Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, am Anfang machen wir erstmal hier total bedeutungsvolles Medley. Da könnt ihr schön genau hinhören und dann habt ihr ungefähr eine Vorstellung, worum das möglicherweise gehen könnte. Die Leitung des Theaters benutzt die Gelegenheit, Ihnen die besten Glückwünsche anlässlich des Jahreswechsels zum Ausdruck zu bringen. Sie würde sich freuen, Ihnen auch im Jahre 1937 recht viele frohe und erbauliche Stunden in diesem Theater bereiten zu können. Du bist es gewöhnt, Hahnenkopf zu sein. Und das Treusein, das war deine Stärke nie. Doch wenn dich die Mädchen sehen, werden sie sofort ganz klein. Doch so leicht fall ich vor dir nicht auf. Johnny, man kann nicht immer Sieger sein. Johnny, mal schnapp die Falle zu. Das Spiel ist aus für dich, denn ab heute gibt's nur mich. Da sind schon zu viele Mädchennamen drin. Und wenn das nicht anders wird, dann wag nicht erst den Versuch. Denn ich will, dass ich der letzte Name bin. Johnny! Wenn du Geburtstag hast, bin ich bei dir zu Gast. Die ganze Nacht. Johnny, ich träum so viel von dir. Ach, komm doch mal zu mir. Nachmittags um halb. Hier. Mein Freund Johnny war ein feiner Knabe, der war ein Tramp und hatte kein Zuhaus. Und bei Rockstown liegt er längst im Grabe und aus seinen Knochen wachsen Blumen raus. Und Fahne haben wir getragen und mein Johnny trug sie uns voran. Eine Bombe fiel und sie nahm zum Ziel ganze 25 Mann. Die Bombe machte Bumm, da fiel mein Johnny um. Cheerio. Cheerio. Goodbye, Sonny. Goodbye, Sonny. Schön war's mit uns zwei. Aber leider kann's nicht immer so sein. Goodbye, Sonny. Goodbye, Sonny. Mach mir's doch nicht so schwer. Ich muss weiter, immer weiter, meinem Glück hinterher. Bricht mir auch heut das Herzensweih in unserer. Goodbye, Sonny. Goodbye, Sonny. Du warst mein bester Freund. Eines Tages, was im Himmel sein, was beim Teufel sein, sind wir wieder vereint. Na, warum seid ihr denn jetzt so still? Du mach doch mal das Licht wieder an. Ja, ja. Vorhin wolltet ihr einen alten Mann erschrecken. Und jetzt müsstet ihr mal sehen, wie er da sitzt. Reißt euch zusammen! Jetzt sind wir alle vergnügt! Jetzt singen wir alle zusammen! Zwei, drei! Und nun eine gute Nachricht für alle Raucher. Er ist wieder da. Stimmt! Ha, ich begrüße hier im Studio. Große Freude, meinen alten Kollegen und Freund Johnny Häusler. Hi Johnny! Hallo! Super, oder? Ach, schön dich zu sehen. Ja, kick mal ihn an. Mann, wie lange haben wir uns hier nicht gegenüber gesessen? Mindestens 3 Jahre, oder? Vier? Müsste ja echt 30 sein oder so, weil die haben ja hier alles umgebaut. Weil so grau geworden. Ach so. Die Autobahn ist umgebaut. Stimmt. Fritz ist nicht mehr da, wo es mal war. Kick ihn an, oder? Ich bin völlig baff hier. Ja. Hier sieht's aus wie in so einer Internetbude, die noch nicht pleite ist. Naja, warte mal ab. Wenn jetzt von so kommt, ja, ja. Wir schlagen uns schon irgendwie durch. Ja, super. Ich meine, wahrscheinlich habt ihr, die ihr hier alle noch seid. Ich bin seit, glaube 98 nicht mehr bei Fritz. So lange schon? Mhm. Denn sind ja jetzt schon, was haben wir jetzt, 2000? Das sind echt 5 Jahre. 5 Jahre? Ach echt, kann nicht sein, oder? Kann nicht sein, nee. 99? 3 Jahre. 99. Nee, 99. 99. Ja, ja. Natürlich, 99. So, na, die ihn kennen werden, super, wissen, wer er ist. Bunte Lichter hier und so. Ich hab echt, völlig baff. Ja, man muss eine Sonnenbrille auf. Mein Johnny. Naja, wahrscheinlich habt ihr das vor 3 Jahren oder vor 2 Jahren oder so schon gezogen. Ach so. Ja. Ach, ne, ich habe mich davon nicht so rühren lassen. Ich meine, dass sich das Pult dreht, habe ich ein paar Mal ausprobiert. Das ist super, oder? Was machen wir jetzt mit? Ja, siehst du, das ist das Tolle, dass die Gäste nicht mitfahren eigentlich. Doch, ja, man muss sich festhalten. Rollt der Stuhl mit, gucke. Ja, aber damit habe ich Kerkhoff total auch in den Wahnsinn getrieben, indem ich, wenn er Nachrichten gelesen hat, dann den Tisch weggedreht habe. Da musste er so mittippeln. Das ist schon scheiße. Geht doch hoch und runter. Wie ist die Tischhöhe, Johnny? Ist sie richtig? Ich kann noch ein bisschen. Mach mal ein bisschen runter. Achso, nee, so ist hoch. So ist so besser? Stopp, ja. Nee, wieder ein bisschen hoch. Ja, noch bisschen ein bisschen hoch. Ja. Kleines Stück. Kannst du ein bisschen? Also, nee, hoch meine ich. Stopp, reicht. So hat ein bisschen Trägheit das System. So super. So. Ah, jetzt fange ich gleich wieder an. Jetzt mal komplett zu Berlinern. Jetzt hast du aber hier so eine Mensch, Kante. Jetzt hast du so schön... Ja, unten am Stuhl. Soll ich weiterdrehen? Ein kleines Stück, nee, nicht drehen, sondern ein kleines Stück wieder runter, damit die Kante verschwindet. Also echt? Dann verschwindet die Kante? Aber minimal, 2 Millimeter. Stopp. Ja. Warte mal. Nee, Jolly! Ah, ja. Man, sag mal, du bist hier so heiter und trauriger Anlass, der uns zusammengeführt hat. Für stimmt, alle, oder? Die dich wissen, also da muss man ja nicht erklären, wie du bist, allen anderen vielleicht so als Kurzbeschreibung, dass du immer den wunderbaren Soundgarden vor mir gemacht hast. Was letztendlich dazu geführt hat, dass wir irgendwie auf immer bekannt miteinander wurden, weil wir uns jede Woche gesehen haben. Dann fing es so an, dass man sich die Hand gibt und sowas. Dann sind wir nach mehreren längeren Jahren zum Du übergegangen, ja, oder? Und dann eigentlich kam gleich Zunge, oder? Ja, und dann kam gleich Zunge. Und dann haben wir so hin und wieder mal Sendungen zusammen gemacht und so ein Quatsch. Ja, und dann habe ich dich angerufen. Du musst eigentlich genau das Datum wissen, wann ich dich nach einem Jahresabstand angerufen habe. Jetzt vor 2 Wochen ungefähr. Wann war das? Ah, nicht so lange. Nicht so lange? Du musst, das Datum musst du jetzt aber eigentlich wissen. Nee, hast du mich am 30. angerufen? Echt? War das zu Silvester oder? Ach, das war nach Weihnachten. Ah, stimmt, ja, am 30. habe ich dich angerufen. Ja? Am 31. Nee. Am 31. war ich auf dem Weg nach Hamburg. Das kann nicht sein. Ach so, du hast mich am 30. angerufen und witzigerweise war der 30. das Begräbnis. Das war ein Begräbnis. Das von Mannes, weswegen wir ja jetzt irgendwie wieder hier sitzen. Wir können den Namen schon verraten, oder? Ja. Joe Strummer. Und da dachte ich, als der gestorben ist, da dachte ich, scheiße, jetzt ist Johnny bestimmt total zu Hause und total so traurig, wie ich es war, als Heiner Müller gestorben ist. Ja, ich glaube, das war wahrscheinlich vergleichbar. War das ungefähr so? Also, ja, wahrscheinlich schon. Also wahrscheinlich ähnlich wichtige Figuren, wobei du natürlich die Chance hattest, dichter dran zu sein. Aber letztendlich luftet er doch irgendwie über Bücher oder irgendwie so oder andere öffentliche Geschichten, dass man dann irgendwie so im Herzen getroffen ist. Ja, Joe Strummer von Clash ist gestorben, da dachte ich, Ich habe mich auch echt gefreut, dass du angerufen hast, war echt nett. War sowieso ein Hammer, dass man, nachdem ich es erfahren habe, am 22. ist er gestorben, am 23. habe ich es erfahren oder da hat es, glaube ich, auch die Welt erfahren. Und so E-Mails, die man gekriegt hat und Anrufe von so Leuten, die man seit 20 Jahren nicht gesehen hat, plötzlich so, ach, die haben E-Mail. Ehrlich? Ja, voll, es war echt super süß. Also so wirklich so Leute, die einfach nur so schon gehört, so herzliches Beileid, weißt du, wo du denkst, ey, nicht mehr. Aber ich war auch in so einem Kondolierungston dann eigentlich drin. Also der Anlass war ja wirklich, ich wollte dir mein Mitgefühl dafür zum Ausdruck bringen, dass Joe Strummer gestorben ist, weil ich wusste, dass er dir irgendwie total nah, mir nicht so nah, aber dir irgendwie total nah geht. Und vorher haben wir bestimmt, wissen ja irgendwie uns ein Jahr irgendwie auch nicht gesehen, oder na, telefoniert haben wir glücklich mal zwischendurch. Ja, war. Aber auch sporadisch, wenn man so sagt. Wie das Leben muss so immer erst erst sterben, dass man sich Johnny, zusammensetzt. Johnny, jetzt erstmal vielleicht eine schnelle Frage. Sag mal, welches Soundprogramm habe ich eigentlich auf meiner Stimme? Wie draußen klingt's anders hast du wahrscheinlich, ne? Meinst du, hast du das Gefühl, dass du scheiße klingst? Wollen wir mal jetzt hier klingt, als ob Kontroll? Hast du nicht irgendwie so erotisch tief? Nee. Habe ich gehört. Nee, denn also wenn ich hätte du's ja drauf. Dann hätte ich es da drauf. Bin doch nicht blöde. Sag mal, die Kante mehr. Kannst du noch ein Stück runter? Ein ganz kleines Stück. Den Tisch noch ein Stück runter? Meinst du, dass die Kante mehr? Das ist die Absicht? Warte mal kurz. Der Tisch bewegt sich da ganz woanders. Die Kante. Scheiße. Ach so. Jetzt hat mit Ben eine klemmt. So. Aber super ist ja, dass ich immer noch mit meinem alten Passwort hier in den Computer komme. Ach, echt? Ach so. Nee, war Scherz, war kurz der alte Hacker. Genau, dann vielleicht noch mal ganz kurze Zwischendurchklärung, was du denn jetzt, du hast ja irgendwie ewig Radio gemacht, oder? Du hast mit 15 angefangen, mit 16 angefangen, mit 17 angefangen? Nee, also 18, mit 15 hast du Musik gemacht und mit 18 hast du angefangen. Ich habe ziemlich lange Musik gemacht, bis 94 auch, also bis 94 mit Plan B und aber parallel auch immer Radio gemacht, so seit ich 18, 19 war oder 20 irgendwie in dem Dreh. Ja. Da waren wir ja so voller Drogen damals, haben wir nicht mehr mitgekriegt. Ja, 18, 18. Ja, da ich mal jetzt. Also so vor 15 Jahren in etwa. Und ich glaube, Radio insgesamt habe ich gemacht 13 Jahre, ziemlich lange. Ja. Und dann aber so Bandende 94 und dann halt so parallel damals dann auch schon immer mit dem Internet angefangen und 98 dann beschlossen, aus dem Hobby einen Beruf zu machen. Da es schon längst zu spät war, als alle anderen schon längst Millionäre waren, habe ich dann gesagt, ach, wir gründen eine Agentur. Das mache ich jetzt auch immer noch, also eine kleine Webdesign-Agentur, was auch noch viel so mit Musik und Entertainment und so streckenweise zu tun hat, streckenweise dann auch wieder nicht, aber ganz egal. Und www.devcom.de, hast du denn jetzt das SSPD-Treffen in Wiesbaden verfolgt? Haben ja so eine total neue, so eine Mittelstandsinitiative beschlossen. Ach super. Ich falle ja auf alles rein, wenn die sagen, doch, ich falle ja auf alles rein, wenn die sagen, stellt man einen Arbeitslosen ein, dann kriegt man 100.000 Euro, denke super, mal sofort mit. Und? Da willst du jetzt nicht drauf eingehen, oder? Ja, das ist halt, das Tolle an dem Programm. Stell mich ein, wir teilen zu dir. Du musst ja gemeldet sein als Arbeitsloser. Also, das Tolle an dem Programm ist ja, dass die Bonitätsprüfung, die deine Hausbank durchführt, also du hast gefragt, deswegen gebe ich dir jetzt eine Antwort, muss halt deine Kreditwürdigkeit als Unternehmen so gut einschätzen, dass nur ein Unternehmen, was das Geld nicht braucht, das Geld kriegen würde. Ach so. Also ein Unternehmen, was wirklich das Geld nötig hat, ist einfach nicht so kreditwürdig, dass sie aber entbürokratisieren wollen sie. Hat man denn jetzt mit so einer Firma total so was, so Lohn? Man ist da schon echt, man ist da super genervt von bestimmten Sachen, natürlich. Johnny. Du, Unternehmer sein ist auch scheiße. Ja, glücklich. Ja. Also, ich sollte eigentlich wieder Radio machen. Wärst du mal lieber, wärst du mal besser, genau, wärst du mal besser Liedermacher eben. Und Liedermacher war auch einfach. Genau, so, das jetzt hier ist das www.defcom.de, da kann man sich vielleicht sollte man auch mal, 99 habe ich aufgehört mit Radio machen, ne? Ja. Zwischen habe ich 2 Kinder. Boah. Wahnsinn, oder? Ja. Ja. Ist ja toll. Yes, ist klar, aber wie dunkel, wie so immer. Ich fange lange weiter nach. Was wollte ich denn jetzt sagen? Mann, du bringst mich ja gleich aus dem Konzept. Ach, ich muss auch sagen, verheiratet bin ich auch. Echt? Ach ja, stimmt. Ja. Ja, aber ich war ja nicht auf deiner Hochzeit. Also aber eingeladen war ich. Eingeladen warst du? Also ja. Eigentlich fehlt jetzt nur noch, also ich habe jetzt tatsächlich schon überlegt, ob man nicht noch einen Bausparvertrag abschließen sollte, aber mit 38 ist irgendwie zu spät, oder? Ja, vor allen Dingen hättest du um die letzte Wüsterotprämie jetzt wenigstens am 30. Dezember machen müssen. Aber das sagen die doch jedes Jahr. Ja. Das habe ich nie verstanden. Nee, ich auch nicht. Das ist das Schlimme. Das sind immer am Ende des Jahres, Ende ist immer total irgendwie Alarm, dass man jetzt noch einen Bausparvertrag abschließen soll. Ja. Habe ich nicht verstanden. Nee, ich auch nicht. Naja. Aus unserer Sicht. Das ist Schuld, ja. www.defcom.de. Kann man denn da, wenn man sich das jetzt ankickt, ist das jetzt nur für potenzielle Kunden oder kann man auch Spaß haben? Nee, ist das lustig, ist schon eher für Kunden. Zu kicken. Nee, Spaß haben wir nicht, dann sollen auch die Betreiber recht hast du. Aber wer jetzt wissen will, was du machst, der kann da kicken. Der kann da gucken, na klar. So, jetzt haben wir hier bisher ein Pflichtprogramm im Grunde absolviert. Jetzt haben wir ewig erklärt, wer ich bin. Ja. Boah, ich fange sofort an zu Berlin, wenn ich mit dir rede. Jetzt haben wir erklärt, wer ich bin. Tut und mir dann, leid. Nee, macht er nichts. Und was denn jetzt so als Chef? Hast du denn immer schöne Bossanzüge an, schmale Schlips und sprichst Hochdeutsch? Genau. Toll. Ja? Und lässt den Chauffeur durch den Lieferanten einjahren kommen? Nee, ich fahr schon selber. Ist klasse. Ist klar. Ja, logisch. So. Nee, Anzüge sind aber toll manchmal. Macht schon Spaß. Ah, da haben wir uns schon vor 5 Jahren drüber. Nee, nicht gestritten, aber. Nee. Aber ist gut, dass du sagst, dass wir da schon vor 5 Jahren drüber geredet haben. Nicht, dass es heißt, jetzt hält er den Firma, ist schon richtig. Nee, kann ich mich erinnern. Ja. Ja, ich bin ja inzwischen bin ich ja fast jetzt sehr schon weich geworden, dass ich hin und wieder bei H&M überlege, ob ich mir nicht auch so mal so ein Billionfetzchen-Anzug kaufen soll. Nee. Aber guck mal, heute bin ich jetzt auch hier very old school mit einer Strickjacke. Mit einer Strickjacke, aber rather British. Aber ist ja dem, findest du? Ja, so Strickjacken sind doch immer eher so was Englisch, oder? Ja, wenn es so rüberkommt, das ja okay. Dann wenn es so aussieht, als ob ich gerade aber deine Brille habe ich so bewundert. Ah, die Brille, die nervt ja unter den Kopfhörern, stell gerade fest. Ach so. Und dann dachte ich irgendwie... Du musst deinen Haftschalen rauspacken. Hast du welche? Nee, aber ich wollte, wann war das? Letzten Samstag dachte ich, ich probiere mal Kontaktlinsen. Und wenn man Samstag um 15 Uhr überlegt, dass man... Probier mal. Ach, du hast überhaupt noch keine gehabt und hast dann Samstag 15 Uhr bis auf die... Ich habe noch nie irgendwelche fremden Gegenstände in mein Auto gedrückt. Genau, so Samstag 15 Uhr, ich dachte, ach, ich probiere mal Kontaktlinsen. Und dann gibt's halt die einzige Apotheke, die noch offen ist, da Karstadt am Hermannplatz. Dann hin, Apotheke hat natürlich keine Kontaktlinsen, aber nebenan ist gleich ein Optiker, da hätte gern Kontaktlinsen. Ich so, das geht nicht einfach so. Also, wieso haben die sowas nicht auf Lager? Haben sie schon auf Lager, aber die müssen irgendwie, glaube ich, die Größe, den Durchmesser deiner Iris noch messen oder so. Und du musst natürlich vorher zum Augenarzt, muss alles richtig sein. So. Ich könnte mir neulich mal bei Spar für 5 Mark so eine Lesebrille gekauft. Sollte ich vielleicht auch machen. Die man auch so zusammenklappen kann, die ist praktisch. Cool. Die kannst du total so zusammenklappen. Da steht dann drauf so. In Kulturbeutel. Da steht dann drauf, 1 Dioptrien, 2 Dioptrien, 2,50. Und dann setzt du die eben auf und wenn du den Preis noch lesen kannst, dann ist es richtig. Wo ist denn hier eigentlich die Mute-Taste, wenn man husten muss? Gibt's die da? Ich weiß nicht, ich bin da nie Gast in meiner Sendung. Nee, hör auf, jetzt mach da keine Scheiße. Wieso? Ich kann das nicht. Sag mal, du drückst ja, weißt ja nicht, was du hier abfährst. Und schwuppi in die Raketensilos auf und der Irakkrieg hat angefangen. Das war schon früher so, als ich hier gearbeitet habe. Dass du rumgedrückt hast? Also, nee, mit dem Irakkrieg also, nicht, sondern. Was jetzt? Warte, nee, du bist da immer noch on air. Aber hier steht Mick Mute. Na, mach ja mal. Ja, aber passiert nichts. Nee, dann musst du einfach sagen, du willst unauffällig husten, dann mach ich dir ein Mikro zu. Sag mal. Hier vielleicht? Jetzt hab ich's. Nee, mach du mal weg. Jetzt bist du weg. Ja. Aber jetzt bist du da. Nee. Doch? Nee, ich hatte gerade gemutet. Hier. Mach mal nochmal. Sag mal was. Jetzt. Ich bin weg. Ja, nee, du hörst dich nicht. Du bist bloß auf deinem Kopfhörer gemutet. Ist ein bisschen so Autosuggestionsprogramm. Hören? Ja. Also du meinst, wenn ich jetzt hier auf Mute drücke und dann... Ja, nee, das ist nur zur Gästeablösung, Ablenkung, dass sie selber nicht husten hören. Nee, sag mal so. Naja. Johnny, jedenfalls wollen wir heute hier... Rum, Jürgen. Wie früher. Ach echt? Ist das schon 5:30 wieder? Gleich kommt der Kötter Heinrich hin und liest seine Nachrichten vor. Aber vielleicht können wir doch noch sagen, was wir heute für eine Sendung machen wollen. Wir wollen uns ja durchaus nicht nur miteinander unterhalten, sondern der Hörer soll auch eine Chance haben anzurufen, oder? Und die Hörerin. Und die Hörerinnen. Sehr viel sensibler, was so eine Sachen angeht. Sag mal, gerade Clash. Da gab es doch irgendwie, als wir mal Sendung gemacht haben, haben wir gesprochen. Und dann hat doch so eine Hörerin noch so eine Uralt-Clash-Sendung, die du schon mal so Ende der acht, also Mitte der 80er irgendwann mal gemacht hast, noch bei Radio for, nee, Radio for You hieß du da noch ja nicht mal, SF Beat oder SF irgendwie. SFB wahrscheinlich, ja. Ja, irgendwie so. Da hat die uns mal so eine Kassette zugeschickt, oder? Stimmt. Siehst du, das war, glaube ich, auch im Hintergrund. Jedenfalls machen wir heute nicht eine Clash-Sendung, aber du bist eingeladen als jemand, für den Clash eine Band ist und eine bestimmte Form von Musik und Kunst zu machen, die tief in dein Leben eingegriffen hat und dich schon sehr beeinflusst hat. Und bestimmt auch nochmal Joe Strummer als Person. Und Joe Strummer als Person. Also wenn man jetzt einfach mal Künstler im Allgemeinen sagt, sicher der Künstler oder die Künstler, die echt, also ja, einen wirklichen Impact, einen wirklichen Einfluss auf mein Leben hatten. Bis heute. Darüber wollen wir uns unterhalten. Ich mich mit dir über Joe Strummer und wir uns mit den Hörern, Hörerinnen, Anrufern und Anruferinnen darüber, ob es für euch auch so eine tiefgreifenden, wie soll man das nennen, war tiefgreifenden Künstler, Musiker gibt, die wirklich so reinhauen und über also ein bisschen, so ein Hit-Level bisschen albern und tanzen und ersten Kuss hinaus, sondern schon irgendwie geformt haben. Also ein bisschen albern kommt man sich ja fast vor. Also weil, wieso? Ja gut, also ich habe den jetzt zwar irgendwie ein paar Mal getroffen und so, aber es ist ja niemand, den man kennt. Also das ist ja, du siehst ja nur das, was es nach außen gibt. Und dass dich der Tod von so einer Person, also nicht von jemandem, der mit dir verwandt ist oder ein Bekannter, ein Freund oder so, und der Tod von so einer Kunstfigur ja dann auch irgendwo, dass der einen so betrifft, irgendwie hat mich schon auch echt ziemlich umgehauen. Und denk du doch vielleicht mal drüber nach, was mich ja echt interessieren würde, nach Heiner Müller und ich weiß, Kurt Cobain war noch was anderes, ne? PJ Harvey, aber auch nicht so. Aber gut. PJ Harvey ich hab selber tot? So, nee, aber ich habe selber ein paar Sachen mitgebracht, wo ich dachte, dass ich irgendwie ungefähr so mithalten kann. Aber gäb's so sowas nochmal? Irgendwie so. Gäb's nochmal einen Künstler? Bei mir wäre, glaube ich, würde ich schon sagen, Heiner Müller. So, aber dafür liebst du wahrscheinlich auch immer nur ihn. Liebst du bei dir in der Literatur oder im Vergleichbaren irgendwie, man nennt dich so? Was mich tatsächlich auch berührt hat, richtig? Gibt man in der Zwischenzeit Musik raus, das war dann irgendwie? War Douglas Adams. Ach, weil du sagst ja, Autor. Gut, ja. Und ich glaube, die Monty Python-Mannschaft würde mich, aber es ist schon alles nochmal anders. Wobei Douglas Adams war, ja, denke ich, also der war schon auch wichtig. Aber völlig anders als, Joe Strummer natürlich. Blöd ist, dass bei den CDs die Nummern nicht draufstehen. Warte mal. Zwei, warum nicht? Ach so, weil jetzt so eine 10, 12, 14, 16, glaube ich. Na, dann spielen wir die 16. Im Grunde können wir ist ja nicht, egal. Also, im Grunde ja können wir jetzt kaum daneben greifen, nee, oder? Ach. So. Dann machen wir jetzt nämlich hier mal erstmal ein bisschen Musik. Ich habe übrigens, auch wenn es keine Clash-Sendung wird, aber ich habe für Clash-Fans echt eine super, sehr, sehr rare und ganz klasse spanische Tribute. LP mit, die echt ein Hammer ist. Kann man nachher nochmal ein, zwei Stück von spielen. Gut, wir werden heute, was die Musik betrifft, sicher hauptsächlich Clash hören. So wahrscheinlich durch alle Phasen, ein paar von den Hits, ein paar von den vielleicht untergegangenen Sachen und eben so Raritäten, Seltsamkeiten spielen und ansonsten miteinander telefonieren über so Musik, Künstler, die bei euch wirklich irgendwie, wie soll man das nennen, lebensprägend oder ja, irgendwie sowas. Ja, lebensbeeinflussend schon. Also kann man ja nachher auch nochmal ein bisschen drüber reden, was das bedeutet. Okay, das alles unter der Telefonnummer, aber frühestens dann nach dem Fritz-Kurzinfo. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 7097 110 oder an jede andere Polizeidienststelle. Kannst du noch sagen, wie der Song heißt, den wir jetzt unter Umständen hören werden? Was? Ob du eine Vorstellung hast davon, wie der Song heißt, den wir jetzt hören werden? Wenn die 16 stimmt, dann müsste es Complete Control sein. Gut, dann hören wir das jetzt. durchdenken wir das eben Gehörte. Wenn Fritz in Frankfurt oder, dann 101,5. 101,5. Fritz Info. So, zwar um 22 Uhr und 33. Das Wetter, die Temperaturen sinken heute Nacht bei sternenklarem Himmel bis auf minus 20 Grad. Das ist die Temperatur, wo einem in der Naseninnenseite schon gefriert beim Atmen. Morgen scheint dann überwiegend die Sonne bei maximal minus 8 Grad. Und jetzt die Meldung mit Gerald Kötter-Heinrich. Das war deine Schuld. Jetzt muss ich hier wieder. Warte mal. Was muss ich hier alles machen? So, ich bin soweit. Jetzt ist okay. Ja, jetzt mache ich jetzt. Ich bin soweit. Ich könnte eigentlich schon loslegen, aber ich habe einfach noch nicht gedrückt. Okay. Spitze. Ja. US-Präsident Bush will die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt mit Steuersenkungen und neuen Sozialausgaben ankurbeln. Das Programm ist auf 10 Jahre angelegt und kostet rund 670 Milliarden Dollar. Unter anderem plant Bush, die Steuern auf Dividenden abzuschaffen. Großbritannien trifft erste Vorbereitungen auf einen möglichen Krieg gegen den Irak. Verteidigungsminister Hoon kündigte die Einberufung von zunächst 1500 Reservisten an. Zudem werden einige Kriegsschiffe in den Persischen Golf entsandt. Die Entscheidung über einen Angriff auf den Irak sei aber noch nicht gefallen. Daimler Chrysler will angeblich die Produktion im Werk Ludwigsfelde erweitern, das berichtet das ORB-Fernsehen. Ab 2005 solle dort der neue Typ des Transporters Sprinter gebaut werden. Das Investitionsvolumen betrage 300 Millionen Euro. Die IG Metall rechnet mit mehreren hundert Arbeitsplätzen. Der Wasserstand... Postkutsche! Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon! So, wir reden heute hier über Musik, Musiker, Künstler, die gravierend euer Leben verändert, beeinflusst haben. Im Studio als Gast hier ist Johnny, für den das mit Clash der Fall ist. Und wenn es bei euch irgendwas Ähnliches gibt, dann könnt ihr hier anrufen, dann unterhalten wir uns darüber. Jetzt erstmal noch ein Song von The Clash. Außerhalb des offiziellen Programms. Was darf's denn sein? Leroy's Bar. Sag mal, haben die eigentlich überhaupt, was mir jetzt gerade wieder einfällt, haben The Clash den Punk in die, den Reggae in den Punk eingeführt? Mhm. Die waren die, oder? Mhm. Die waren so Mitentdecker. Ist auch oder? Wirklich mit ein Grund, warum die Band so grandios war. Weil, ich war ja ziemlich jung, ich bin 64er Jahrgang, das heißt 77 war ich, zählen in meinem Alter, war ich 13. 77 warst du 13? Ja. Johnny, du könntest wirklich mein Sohn sein, muss ich immer wieder feststellen. Abgesehen von der offen zutage liegenden sozialen Unreife, die dich auszeichnet. Aber auch rein mathematisch habe ich immer wieder mich meinst du? Mich, dich meine ich. Mich auszeichnet. Achso, ich dachte, du meinst jetzt dich selber. Ich dachte schon, Junge, nein, Junge, du bist aber selbstkritisch geworden. Ja, nee, da musst du keine Angst haben. Okay, ich dachte schon. Ich habe das halt durch Zufall mitgekriegt in der Schule, weil im älteren Semester bei uns in der Schule war einer der ersten Punkrocker, die ich gesehen und gekannt habe. Der hat in der ersten Berliner Punkband gespielt bei PVC und so. War wiederum Sohn des Hausmeisters und hatte so eine kleine Wohnung in Anführungsstrichen in der Schule unten. Und irgendwie war klar, also es gab wirklich einen Moment, ich habe auch immer mal überlegt, ob man das nicht aufschreiben soll. Es gab wirklich so einen Moment, in dem auf diesem Schulhof, wo hunderte von Kindern und Schülern stehen, wo der Typ einfach rausstach. Raimund Ebert, wenn ich ihn vergesse. Der, wenn irgendjemand zuhört, der so von den alten Herren irgendwie PVC-Gitarrist und so weiter. Und der stand da und sah eher so James Dean-mäßig aus. Aber alles, man muss dazu sagen, dass 77 rannten die alle in so Kaftans rum, weißt du, diese Palästinensertücher und Parkas und alles war eher so Hippie. Und ich selber, was habe ich denn gehört? So Queen, Sweet, Slade, T-Rex, so eine Sachen. Status Quo, habe ich noch Tickets gefunden neulich. Und da stand plötzlich ein Typ in so ausgewaschenen Jeans mit aufgerissenen Knien, mit so einer Kurzhaarfrisur, so eher nach hinten gekämmt, also schon eigentlich eher wie so ein James Dean-Typ, so eine alte Lederjacke an, aber wirklich von heute auf morgen stand der da. Ich habe gesagt, egal was der hatte, das will ich auch. Und dann war mal so neugierig, warum sieht der so aus? Und alle so die anderen, die drumherum standen, alles so Hippies eher und er macht irgendwie so den ultraharten, trug dann auch, weiß ich nicht, Sonnenbrille und so, weißt du, so. Und irgendwann hat er rausgefunden, dass sie da immer in seinen Raum gehen zum Rauchen. Und er hat irgendwie mitgekriegt, es geht irgendwie um Punkrock. Und werde das nie vergessen, wie ich vor diesem Zimmer stand unten, was der in so einem Keller hatte, so angeklopft, Tür geht auf, erstmal nur Rauchschwaden raus. Ne? Die waren da in den großen Pausen immer mit irgendwelchen Kumpels, so die Älteren alle, und mich natürlich angeguckt, was will der... Aber nicht gekifft, sondern so normale Zigaretten. Keine Ahnung, mit 13 wusste ich ja nicht, was Kiffen ist. Ja. War ja noch anders als heutzutage. Und ich werde nicht vergessen, wie diese Tür aufging und ich wirklich so richtig mit Herzrasen so da stand und so allen Mut zusammengenommen und ganz klar, was willst denn du hier? So, ne? Ja. Und ich habe mir natürlich vorher einen Satz bereitgelegt und der hieß, hast du Punkplatten? Woraufhin mich irgendwie, glaube ich, 6 Augenpaare anguckten und Raimund nur, der hat in einer für mich damals unglaublichen Coolness, heute würde man sagen, kleiner arroganter Sack, aber der mich nur anguckt und sagt, ja, ich hab alle Punkplatten. Und so ging das los. Ging aber 77 wahrscheinlich ja noch, wa? Wahrscheinlich, dass man da konnte man noch einen guten Überblick haben. Alle Punkplatten hat, ja. Ja, erst später fand man ja dann raus, dass Punk, Ramones und so, alles schon ein bisschen länger her ist, Iggy und so weiter. Aber hieß dann damals eher Sex Pistols oder was? Das hieß definitiv Sex Pistols. Es hieß in Berlin ganz besonders auch Vibrators, weil die sehr oft hier gespielt haben. Mhm. Auch mit PVC zusammen. Es hieß, dann erst die ganzen anderen Bands. Und bei diesem ganzen Krempel, irgendwie so Sex Pistols, war alles super und so, aber irgendwie, obwohl es mich fasziniert hat, ich habe wirklich ohne Scheiß alle meine bis dahin gesammelten 20 Platten weggeschmissen. Also, was mich heute natürlich zu Tränen rührt. Sweet T-Rex? Ja, Sweet. Oh. Da haben wir schon mal drüber geredet, über das Doppel-Live, aber das hat mir dann ein Hörer damals auf Tape zugeschickt und so. Ich habe es wirklich weggeschmissen, weil es war völlig klar, so stelle ich mir Musik vor, mit der Energie, mit diesem Muss dabei. Ja. Also die mussten. Du hast sagen. Erst den Begriff gehabt, du hast gehört, die Punk? Naja, man hat schon irgendwie mal einen Song gehört. Ja. Und der hat dann aber auch schon getroffen. Total. Wirklich richtig voll getroffen. Und dann als nächstes war halt so ein Mackie-Haarschnitt dran. Natürlich nicht so richtig wild, weil Mama, ich will kurze Haare haben. Was ist denn jetzt los? Und das war alles klasse und super und so, aber es hatte natürlich auch eine Aggression und einen Nihilismus, der mir wahrscheinlich speziell in dem Alter, aber war auch von meinem Charakter her einfach schon auch immer so ein bisschen Probleme bereitet hat. Also ich so dachte, naja, irgendwie, ach, und dann ein Hakenkreuz und also weil Sex Pistols dann gerne mal auch ja, so halt, weiß ich nicht, den Provo, genau, entweder ein Hakenkreuz oder ein Schwanz oder keine Ahnung und irgendwie, was man, waren ja dann auch noch Engländer, kommt ja auch erschwerend dazu. War immer so ein bisschen, so alles kann ich da nicht unterschreiben. Und dann gab es halt plötzlich eine Band wie The Clash, die nicht nur einen Standpunkt hatten, also der nicht nur hieß, alles scheiße und kaputt machen, sondern die halt ganz klar Stellung bezogen haben, für mich so halb verständlich. Also offensichtlich ging es da um Themen, die mich natürlich als 13-Jähriger extrem berührt haben, Arbeitslosigkeit, sozialer Zustand Großbritanniens und so. Auf der anderen Seite aber auch einen Schick hatten, also die waren halt ganz klar gestylt, selber gestylt, die haben sich ihre Hemden selber gemacht und mit Sprühschablonen und keine Ahnung und Slogans auf den Gitarren und so, was mich, also die waren auch schick, die hatten Stil. Das war eine extrem spannende Mischung und waren extrem cool. Und erst später kam dann, also, naja, stimmt nicht, auf dem ersten Album, was wir gerade gehört haben, White Man in Hammersmith Palais, dass eine Punkband plötzlich da Reggae-Einflüsse hat oder Police and Thieves, ein Junior Mervyn-Cover und so. Ich habe tatsächlich über Punkrock und speziell über The Clash irgendwie andere Musik kennengelernt. Ich bin dadurch zu schwarzer Musik gekommen, zu Funk, Reggae, Hip-Hop war für Clash ganz groß, als die 82 nach New York gegangen sind und da die so die Anfänge vom Rap, damals hieß es ja noch nicht Hip-Hop, mitgekriegt haben. Das hat mich alles total beeinflusst und dadurch hat sich für mich eine Welt von Musik aufgetan, die ich ohne diese Band definitiv nicht oder anders oder später entdeckt hätte. Was mich als jemand, der irgendwie jetzt nicht so ein Engelverhältnis zu Clash hat und dann viel später eher dann so, wie man so Sachen muss man auch kennen, so zur Kenntnis nimmt oder noch toll findet oder so, was mich dabei interessiert, weil ist denn das irgendwie wirklich Punk? Also die Frage ist schon, wenn du jetzt irgendwie so Sex Pistols gehört hast, dann hast du einen Begriff davon, was Punk ist und vielleicht noch so ein bisschen so anderer Kram. Und dann habe ich mal so den Eindruck gehabt, dass es natürlich irgendwie eine intellektuelle Geschichte ist, dass es Kunststudenten sind und so der Kram, ist alles irgendwie geschenkt. Aber irgendwie ist es noch, also für dich schon. Ja, absolut. Für mich ist das, also für mich sind die Bands, weiß ich nicht, Clash, Stiflefingers, auch die Pistols und natürlich auf anderen Ebenen, aber das ist schon das, was ich damals unter Punk verstanden habe. Ja. Punk war ja nicht ein Lebensstil, der heute Hippie-Dahinsiechtum gleicht. Also ich hänge hier rum mit meinem Dosenbier und warte drauf, dass ich jemandem die Scheiben putzen kann, sondern eine Attitüde. Das war eine Lebenseinstellung, die halt unter anderem auch sagte, also es klingt immer so ein bisschen pathetisch und lächerlich, weil man natürlich mit zunehmendem Alter irgendwie Sachen nicht mehr schwarz-weiß sieht, aber mit 13, 15, 18, 20, keine Ahnung, sieht man es anders. Und dass da jemand war, der ganz klar gesagt hat, es gibt hier keine Regeln, die du befolgen musst. Also du kannst deine eigenen Regeln schreiben. Nächster Punkt war, du kannst eine Band gründen. Wenn du irgendwo eine Gitarre klauen kannst oder dir eine borgen kannst, dann bist du eine Band. Also so dieses typische Drei-Akkord-Ding, was natürlich noch nie anders war. Also die besten Stücke haben nur zwei Akkorde. Weiß ich nicht. In 40ern, in 50ern gab es zwei, drei Akkordstücke. Aber das zu so einem Label zu machen, war für mich halt schon faszinierend. Hier sind drei Akkorde, die bringe ich dir bei und dann kannst du eine Band gründen. Und genau das habe ich auch getan. Wir haben zweimal geprobt und wir haben den ersten Auftritt gehabt. Das war ein Punkt. Der andere Punkt war aber natürlich, dass du auch das, was man vielleicht auch als Teenager sucht, so gut, böse, schwarz, weiß, dass es da eine ganz klare Unterteilung gab. Neben der Tatsache, dass, und dazu muss man Clash halt auch live gesehen haben, was ich zum Glück auch mehrfach tun konnte, dass diese Band einfach eine unglaubliche Energie hatte. Und das bestätigt auch jeder, selbst Leute, die jetzt nicht die super Clash-Fans sind oder so. Live war das einfach wirklich, das habe ich danach nie wieder erlebt. Dass jemand auf einer Bühne steht und so einen Drang hat, genau dieses zu tun, was er da gerade tut. Und wenn man Live-Aufnahmen hört, können wir nachher sicher auch noch tun, hört man das auch, selbst wenn es keine Punkrock-Stücke sind, die irgendwie schnell sind. Vielleicht oder da machen, so. Wenn du mir irgendwie eine Ruhe hältst? Lass mal kurz gucken, wo ist denn was Nettes live drauf? Ne, lass mal die CD drin. Nee, hier. Ja. Nimm mal das allerletzte Stück auf der Straight to Hell, sowieso einer der großartigsten Songs, die je geschrieben worden sind. Was, also, ich bild's mir natürlich ein, wahrscheinlich sagen andere Leute, wie wird das denn das? Aber ein ganz ruhiges Stück, also überhaupt kein Punkrock-Stück oder so, ein wunderschöner Song, der aber inhaltlich nicht so schön ist, wo du auch hörst, dass die Band live zum Beispiel absolut nicht fehlerlos war, im Gegenteil, die waren live, was so Instrumente angeht, alles andere als perfekt. Die haben sich so oft verspielt und verkloppt und falsche Töne und so. Und gerade die Tatsache, dass das unwichtig war, sondern dass es um die Energie und die Attitüde ging, war halt extrem wichtig. Und bis heute führe ich Diskussionen mit anderen Rock'n'Roll-Fans, weil was anderes als Rock'n'Roll ist natürlich auch Clash nie gewesen, die irgendwie, weiß ich nicht, von Musikern reden und Gitarristen und wer gut spielt und so. Und ich bin nach wie vor der Überzeugung, es geht nie darum, wie gut du ein Instrument spielst oder wie gut du singen kannst. Die besten Sänger, die eindrucksvollsten Sänger waren immer die, die eigentlich nicht singen können. Hans Albers, haben wir vorhin gehört. Nee, Daniel Johnston. Den wir nachher sicher noch hören werden. Ich meine, hör dir jemanden wie, ich bin jetzt kein großer Lou Reed-Fan, aber hör dir den mal an. Hör dir Bob Dylan an. Ja, kann ja wirklich nicht sagen, dass er ein guter Sänger ist. Ja. Jetzt werden mich Dylan-Fans natürlich alle killen. Aber ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Es geht um die Attitüde, es geht um das. Und für mich, für meine Generation, war die Stimme von Strummer einfach, also bis heute kriege ich da Gänsehaut. Das ist unglaublich. Und ich finde das, ja, einfach unfassbar. Gut, dann haben wir jetzt Straight to Hell live und dann würde ich sagen, lassen wir die Leute mal kurz ein bisschen mitreden, oder? Also eine Sache vielleicht noch, die auch extrem wichtig war für einen heranwachsenden Teenager. Es gab einen Song von The Clash, der hieß 1977, halt, um diese Bewegung sozusagen auch zu dokumentieren. Und da gibt es diese Zeile, No Elvis, Beatles or the Rolling Stones. Was ja bis heute, also natürlich Elvis hat man dann entdeckt, geile Stücke und so weiter, Beatles sowieso. Und gerade The Clash haben natürlich bei Kings geklaut ohne Ende und so weiter und so fort. Aber einfach sich hinzustellen und zu sagen, Stopp, Schnitt, wir fangen von vorne an und wir erfinden hier was Neues, war für mich super wichtig und grandios. Vatermörder. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonst die sachdienlichen Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 7097110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Of the Amerasian blues. habe Fujin im CC. Sie say Papa, Papa, Papa, Papa, Papa Sam, take me home. See me got photo, photo, photograph of you and Mama, Mama, Mama Sam. You and Mama, Mama, Mama Sam. Let me tell you about your blood, bamboo can. It ain't Coca-Cola, it's rice. Straight to Hellboy. Straight to Hellboy. Straight to Hellboy. Straight to Hellboy. Oh, Papa Sam, we wanna go home. Oh, Papa Sam, everybody wanna go home. Bye. Drag Ragtime USA in Parkland International. Ha! Junkie on USA. Where Bullcane Groove is the purest Rockman groove. Rat Poison. The volatile, volatile sense. Yeah, yeah. She said, yeah, yeah, yeah. Oh. Rip it up, steal it up. Yeah. Can't bring me down. Loud and strong. The immigrants, they wanna sing all night long. Oh, it could be anywhere. Looks like it could be any fun too. No man. No man, no man, no man, no man, no man, no man, no man. No man, a kid, no man, a kid. There ain't no asylum. Singing to you bastards, Pete Solomon never lived around here. Straight to Hellboy. Go straight to Hellboy. Hellboy. Hellboy. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, jetzt können wir anfangen zu telefonieren. Wir reden gemeinsam über Musik, Künstler, Bands, möglicherweise auch aus anderen Bereichen, die euer Leben tatsächlich tiefgreifend beeinflusst haben. Als Gast hier ist Johnny. Viele von euch, wenn die neue, der gewissermaßen für heftige Lebensveränderungen durch Clash steht. So, wen haben wir denn hier? Hallo, wer bist denn du? Hallo, hallo. Hallo. Also wie früher alle, Jürgen. Ja, hallo. Ja, dann machen wir weiter. Hallo, wer bist denn du? Hallo, ja, hier ist Christian. Hallo, Christian. Hallo, Christian. Ja, hallo, Johnny Häusler, wie geht's dir? Sehr gut, wie geht's dir? Super. Ja, du bist ja, wir haben ja schon mal gequatscht, ne? Oh Mann, ich muss ein paar Jahre Christian, sein, du bist. Bitte? Wie, im Radio haben wir gequatscht? Naja, klar, damals noch die Kinostory mit Robert De Niro. Ah, alles klar, okay. Wisst du Bescheid, ne? Junge, Junge. Warte, ja, ehrlich, ja, wisst du Bescheid? Zeit. Natürlich. Ja, also erstmal der Beitrag, wunderbar, dass es sowas überhaupt gibt, so eine geile Sendung über Clash und über Plan B und dein Feeling zu Clash und ja, ich habe also ähnliche Erlebnisse gehabt. Hallo? Ja, hör zu. Okay, weil ich bin jetzt weggegangen vom Radio, deswegen. Hör mich trotzdem. Mein Schlüsselerlebnis war eigentlich das damals mit Pistols, ne? Das konkret, als ich erste Mal im Radio Anarchy in the UK gehört habe, ist mir so der Kopf weggeflogen und habe gesagt, naja, das was ich brauche, ne? Gab es da einen Text? Wie alt warst du da? Genauso alt wie du, also zu der Zeit 12, 13. Schon irre, oder? Ja, ich habe eigentlich akustische Gitarre gelernt. Mhm. Und es war furchtbar anstrengend, immer im Winter Ofen heizen und Finger bewegen und warm machen und gerade Haltung und irgendwann kam dieses Stück und ich habe gesagt, nee, ich will Sänger werden, ne? Okay. Und ja, das ist einfach so prägend gewesen. Hast du dann noch wirklich angefangen, Musik zu machen? Naja, mein Ziel war schon immer, Musik zu machen. Da war ich allerdings 4. Und das war, als ich Mick Jagger gesehen habe, wo er Friedfertig Man gesungen hat, ne? Mit vier. Ich bin also heimlich irgendwie ins Wohnzimmer der Eltern und hab Speed Club geguckt und ja, so wollte ich sein, ne? Und das hat mich auch jahrelang verfolgt. Diese Trauma zu sagen, oh Gott, du musst da rumstehen und du musst das sein, du musst einfach die Sau sein auf der Bühne und du musst auch so enge Hosen tragen. Ja, egal was, ne? Also wie auch immer. Und hab auch wahnsinnig drunter gelitten. Und irgendwann habe ich mit 10, 11 eine Gitarre bekommen. Bin also für 80 Mark im Monat also klassisch Gitarre lernen gegangen. Mhm. Hab das Ding durchgezogen, bloß das war derart der Kampf mit sein knapp ein Röslein stehen und heißer Katrainerle. Und mit 13 halt, ja, kam diese Erfahrung mit dem Punk, ne? Und da habe ich gesagt, nee, also Gitarre legst du beiseite und lass die Sau raus, ne? Und hast du das dann auch gemacht? Ne, wir haben ja damals dann in der Zeit, wo Betonkombo, Reflex, Sprungsperre. Und ich war damals Sänger bei Reflex und hab halt gesagt, ja, so geht's ab. Und wir waren ja zu der Zeit, was ja eigentlich auch interessant an der ganzen Punkgeschichte ist, wirklich ja bloß 150 Leute vielleicht, die gesagt haben, wir machen alle Musik, wir sind alle völlig irre, trinken Hansapilz und hören Pistols, Clash, Damned und diese ganzen Sachen. Super, 3 stehen oben und 147 unten, oder? Ja, klar. Ja, genau so war's, ne? Eigentlich eher umgekehrt, wenn man ehrlich ist. Ja, also unten stand 2, auf der Bühne stand 4. Also. Ja, bloß es wurden ja immer mehr, ne? Ja, ich muss ja... Es wurden ja rasch immer mehr, damals auch mit dem KZ 36 die Zeit so... Stimmt. Kreuzberg, das war ja wahnsinnig intensiv, ne? Das hat pulsiert, gelebt und... Ich meine, das muss man sich ja auch mal reinziehen, wenn man das heute so Leuten erzählt, die irgendwie in Berlin zugezogen sind, so. Ja. Sagt man, das SO 36 gab es damals schon und dann gab es hier in der Ecke weiter, gab es das KZ 36. Genau. Das stand für Kommunikationszentrum. Genau. Das ist so, das war halt so... Punk. Ja, das war das Ding, wo du gesagt hast, wirklich, also 5 Mark Eintritt, Dose Hansa Bier, eine Mark, glaube ich, oder so, ne? Das Blöde war nur, da musste man durch so eine Durchfahrt und da haben irgendwie irgendeine Rocker-Gang war richtig, da auch, die genau. Hells Angels oder? Nee, das waren, Moment, lass mich überlegen, Phoenix. Phoenix, genau. Phoenix hatten unten einen Keller und wir haben ja daneben einen Übungsraum gehabt. Man musste da irgendwie so lang Phoenix gehen. War eine Band oder nee, war? Nee, das waren so eine Rocker-Gang. Ach so. Also Phoenix war die Rocker-Gang und wir hatten unseren Übungsraum etwas dahinter. Das heißt, wir mussten an denen noch vorbei. Und die haben immer gesagt, Jungs, guck mal hier spielt mal. Naja, Kiste Bier nicht gestellt, wir haben dann nicht gespielt. Für uns war natürlich auch Übung irgendwo. Also ach, dann habt ihr da die Tanzbären für so eine Rocker-Gang gemacht oder was? Nein, wir mussten, super. Weil wir den Übungsraum da hatten und die vorbeikamen und besoffen waren, mussten wir logischerweise den auch was vorführen. So stellt man sich Punk vor. Ja, das ein Rocker Punk, am Eingang sind, du sing mal erstmal 3 Lieder, sonst kommst du hier nicht rein. God save the Queen and the fascist regime. Ja, also es war eigentlich völlig abgefahren, aber trotzdem frei, ne? Wie gesagt, da kamen dann auch ein paar Leute mit diesem Mantel, den du schon vorhin beschrieben hast, an und dem Parker und ja, es war einfach alles völlig offen und du hast dich frei bewegt, du wolltest wirklich sagen, ich lass die Sau aus und du hast dir die Hosen nicht zerschnitten oder irgendwas, sondern du hast halt Bock gehabt, auf der Straße zu leben, 8 Stunden im Übungsraum zu verbringen, irgendwie billige Bier zu saufen und wirklich dir die Finger blutig zu spielen, ne? Und das war das Lebensgefühl und ich glaube, Johnny hat es ähnlich erlebt. Aber wobei, du bist, glaube ich, eher die Sex Pistols Fraktion und Johnny ist eher die Clash Fraktion. Kann das so sein? Obwohl, ja, ich muss sagen, also, wie gesagt, Anarchy in the UK hat mich derart weggerissen vom Hocker, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich raus. Und als ich Clash das erste Mal erlebt habe, war es natürlich der totale Wahnsinn vom Live-Feeling, ne? Wo du wirklich gespürt hast, das sind auch Schweine, also gerade Joe Strummer mit seinen zappelnden Bewegungen. Paul Zimmer, einer der größten Bassisten überhaupt, die es damals gab, fand ich. Absolut richtig, ja. Und einfach Weltklasse. Und du standst da, ich glaube, es war 80 oder so in der neuen Welt. Mhm. Hatte ich so nochmal erlebt, wo, ja, das war einfach Wahnsinn. Weil das ja eigentlich ein Scheißkonzert war, wenn wir ehrlich sind, weil ja, Balsardbeleuchtung und so. Vielleicht lag es auch an meinem Kegel, also den ich hatte, ich weiß es nicht, aber... Na, da haben wir uns dann doch unterschieden. Ja, du hast, ja klar, ich meine, du hast damals im Computerladen gearbeitet und hast irgendwie PCs und Spiele verkauft und ja. Ich habe einfach nur Musik gemacht und habe die Schule abgebrochen und habe gesagt, naja, Arschlecken, jeder hat für sich trotzdem in dieser Sache, im Punk, irgendwo das Ding gefunden, wo er gesagt hat, er geht nach vorne. Ne? Was hast denn du, was, also wo sind denn die Punkte, wo du sagen würdest, das habe ich heute noch und das wird mich mein Leben lang begleiten? Also außer Hansapilz. Ich sage mal so, gut, heute trinke ich vielleicht Kindle oder so, ist egal. Nicht schlecht. Ah, ja, Alter. Nee, also Fakt ist, dass der Punk in einem, also den man damals an sich, also für sich herausgefunden hat, dass man so ist, der lebt weiter. Und das kannst du auch mit 3 Meter langen Haaren, mit hochhackigen Schuhen oder wie auch immer. Aber was genau heißt denn das für dich jetzt? Jetzt bist du auch Ende 30? Was machst du jetzt? Hast du eine Freundin? Hast du Kinder? Ich habe ein Kind, 9 Jahre alt. Eine Wohnung? Ja. Frau, ja. Wohnung, alles geil. Oh Gott, erst umgezogen. Ist wirklich optimal. Alles. So mit so abgeschliffenen Dielen und so? Dielen und dann aber auch Laminat drüber, aber ist egal. Also Fakt ist einfach, man hat mittlerweile natürlich auch irgendwo was angeschafft im Leben. Aber das Gefühl wird man nie verlieren und man wird auch immer irgendwo, wenn man diese Töne hört von Clash, Pistols oder Damned oder irgendwas, er zuckt einfach und man bewegt sich so und man ist auch so, weil man war so. Ist es da nicht nur so eine Retro-Nummer, so eine vertriebene Erzählung, wie geil das alles früher war und er hat nee, auf keinen Fall, weil ich war ja kurz davor, das ist ja eigentlich das Kranke an der ganzen Geschichte, dass ich kurz davor irgendwo auch noch Pink Floyd gehört habe, ne? Pink Floyd, Beatles und bestimmte Sachen, die einfach gut waren. Ja, auch auf Pink Floyd kann man hängen bleiben. Ja, nee, ist klar. Gott sei Dank habe ich die dann irgendwann weggelegt und habe die mal rausgesucht, wo ich ein bisschen anders drauf war. Aber, hast du gerade gesagt, du hast einen Sohn oder eine Tochter? Ich habe eine Tochter. Was hört denn die für Musik jetzt? Also im Moment gerade, ja, ich denke mal so, die Sachen Britney Spears, No Angels. Pink. Ja, auch ein bisschen was Rockier, klar, natürlich. Aber sie hört auch von Vater gerne Musik, ne? Es ist erstaunlich, dass er bestimmte Sachen auch ertragen kann. Bloß die Lautstärke ist halt entscheidend. Alter, du machst ja in der Kinderzimmer Punk oder was? Nee. Ja, natürlich, klar. Kick ihn an. Und von meiner Freundin, der Sohn ist 13. Der fährt die Schiene mit Eminem und ich sage mir auch, okay, ist sein Ding, ich höre mir das auch rein. Du konntest mich vor 2-3 Jahren wirklich jagen mit dieser Musik, aber er fühlt mich ja da auch ran. Ne? Und ich sage, Mensch, irgendwo ist das erträglich, man hört auch mal zu. Man analysiert auch, was läuft da eigentlich ab? Straßengängen, verlassenes Kind oder Elternhaus oder wie auch immer. Und ja, so leben die ihr Ding aus. Und ich glaube, heute ist einfach nur der Unterschied der, dass die Vermarktung viel zu extrem ist, seit durch irgendwelche Filme, Videos und Games und weiß ich was alles. Und wir damals wirklich irgendwo gesagt haben, hallo, horch mal, bam, dieser Knall, diese Gitarre. Oder eben der Frammer mit seinem Gesang oder Paul Zimmernen mit dem Bass, wo man wirklich angeknallt war und hat gemerkt, Mensch, das bin ich. Das ist ein Stück von mir und deshalb waren wir Punks. Und Johnny hat das ähnlich empfunden. Denke ich mal, und hat einfach gesagt, okay, ich muss es auch machen. Ich habe es auch gemacht, leider Gottes nicht ganz so erfolgreich wie Johnny. Und bei Johnny selbst ist mir das aufgefallen, als ich ihn gesehen habe, als Vorgruppe von Ramones damals, wo ich sagte, der absolute Kick, ich finde es geil, dass er durch sein Gefühl einfach so weit gebracht hat, nicht weil er ein guter Musiker war, sondern durch sein Gefühl so weit gebracht hat. Sie sagt, er spielt auch vor seinem Idol, also Joey war sicherlich auch ein Stück weit ein Idol für ihn. Ja, es ist einfach geil und diese Sache wird bei Johnny weiterleben wie bei mir bis zum bitteren Ende und das ist einfach das, was das ausmacht beim Punk. Magst du die Hosen noch, weil du gerade gesagt hast, bis zum bitteren Ende? Also, ich sag mal so, ich habe da ein kleines Problem. Ja, ich weiß es nicht. Also, mein Problem war eigentlich immer, waren immer die Ärzte, ne? Zu sagen, ja, Punk und hier und da und beste Band der Welt und bla bla bla. Sie sind erfolgreich. Ich bin auch mit Sicherheit ein Stück weit neidisch darauf. Ich habe also keine 30 Millionen auf dem Konto, sondern eher 3000 minus. Als wir früher in der Music Hall waren und abgepokt haben und da mal zugehört haben, standen die ja auch da rum, ne? Farin hat seine, weiß ich nicht, Zelda getrunken wahrscheinlich oder Fassbrause und war immer ein Stück weit reicher, ein Stück weit erfolgreicher. Und ich glaube, bei Campino war es ähnlich, dass er nicht ganz wo der Punk war. Die haben halt irgendwo ein Stück weit mehr Unterstützung oder ein Stück weit mehr Übungsraum oder ein Stück weit mehr Sache gehabt, um diese Sache weiter fortzuführen. Vielleicht haben sie sich auch als Band einfach besser verstanden, ne? Ja, und ach, ich hatte ja eine Zeit lang, also egal. Vor langer Zeit hatte ich auch Probleme mit den Ärzten, die waren aber eher eigentlich lächerlich von heute aus zu sehen. Ich muss inzwischen sagen, dass ich die Ärzte mehr Punk finde als vieles andere. Also ich habe gerade gestern mir diese Unplugged-Geschichte angeguckt. Die hat mir DVD. Vor 3 Tagen angeguckt, genau, ja. Man ist einfach grundsympathisch. Und stimmt, ja. Also wenn man Punk mal so definiert, ja. Dann, dass man sagt irgendwie, mach, worauf du Lust hast und mach es auf deine Art, dann sind die Ärzte extrem Punk. Stimmt. Gut, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, ich wollte nur sagen, dass ich habe, also genau, glaube Heiligabend war, wo ich diese Meldung gelesen habe, dass Joe Strummer verstorben ist. Also ich hätte eigentlich nie gedacht, dass ich so reagiere. Etwa aber bei Joey so, etwa auch bei Joe Strummer so. Man hat wirklich ein Tränen im Ohr, ne? Man weint, wenn man sagt, schade, diese Zeit ist vorbei, jetzt sterben die auch alle weg, alle so um die 50. Und ich hoffe einfach nur, dass es irgendwann mal wieder ein paar Bands gibt, die mir diesen gleichen Kick geben, dass ich mit 60 oder mit 70 oder was auch noch eine Träne im Ohr habe und sage, Mensch, das war eine geile Zeit. Und Punk war einfach eine absolut geile Zeit. Okay, vielen Dank für deinen Anruf, ja? Okay, ciao. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ich glaube, das ist echt altersabhängig. Also ich finde, es gibt ja immer noch sehr klasse Musik. Radio 4 sind eine Band aus, ich glaube, New York, die zum Beispiel echt klasse sind und sehr Clash beeinflusst, aber nicht wirklich nach denen klingen, was ich auch immer spannend finde. Oder jetzt Libertines, so eine Geschichte, die halt ganz klar in der Jam- und Clash-Tradition stehen und so. Das ist auch immer alles nett, aber ich glaube, es kann, also mit 38 hörst du nie wieder eine Platte, die dich so umhaut und dein Leben beeinflusst, wie wenn du 15 bist, ganz klar. Stimmt. Wobei Nirvana hat mich schon auch schwer umgehauen. Stimmt, das war nochmal so spät. Also Nirvana, so jetzt so auf so musikalischen Level und auch mal auf so Sympathielevel. Eine Frage, die du jetzt dem Typen eben gestellt hast, die will ich dir auch nochmal stellen. Also was ist denn über diese Erinnerung heraus und diese biografische und es war eine tolle Zeit? Also wie haben die dich denn, wie hat dich Clash denn bis heute hin beeinflusst? Na, das ist halt, was Christian gerade so erzählt hat, also ich glaube, ich habe das schon noch mal ein bisschen anders empfunden. Also ich will ihm da jetzt nicht irgendwie... Klar war man in denselben Läden und so, aber zum Beispiel Saufen war für mich kein Thema. Ich war einfach zu klein dazu. Also weiß ich nicht. War dann, als du ein bisschen größer warst, war da ein Thema für dich? Nee, nie so. Ich hatte eigentlich erst so in den letzten Jahren angefangen. Nee, also das war es einfach nicht aus irgendeinem Grund. Jetzt auch gar nicht, weil ich es doof fand oder so. Also ich war jetzt nicht Anti-Alkoholiker oder so, aber nicht so ein Bier war dann auch okay oder so. Also ich war nicht mit 15 im Dauerdelirium oder so. Was teilweise ja dazu führte, dass man sich rechtfertigen musste. Also war ja schon irgendwie dann auch wieder natürlich nur Uniformierung und so weiter und so fort. Warte, dann hast du immer Haarmilch in Hansapilzbüchsen ungefähr. Ich kann dir echt nicht sagen, was ich getrunken habe. Ich habe extrem wenig getrunken, komischerweise, in diesen Nächten. Mhm. Für mich war wirklich diese Konzerte und alles war so aufregend, dass das einfach so Adrenalin pur war. Aber das wird Christian sicher nicht anders gegangen sein. Aber so, was man mit rübergezogen hat, habe ich auch lange drüber nachgedacht. Ich glaube, es ist schon eine Grundeinstellung, was man so für sich selber als Gerechtigkeit definiert. Also ich glaube, ich habe bis heute die Macke, dass ich grundsätzlich immer für die Schwächeren bin, was nicht immer richtig ist. Also das ist so ein ich glaube, mein Vater und diese Musik hat mir so mein Bild von Gerechtigkeit geliefert, was natürlich auch dem, was ich gerne gehabt hätte, entsprochen hat. Ach, das ist aber toll, wenn du jetzt irgendwie Vater und Punk zusammenbringst. Wo Punk ja nur irgendwie tatsächlich im Grunde so eine Vatermordmusik ist, oder? Nee, mein Vater zum Beispiel erstmal so eine Generation. Meine Mutter, für die ist zum Beispiel eine Welt zusammengebrochen mit Lederjacke und die wird dann besprüht und so. Das war, und dann liest man irgendwie in der Zeitung, das sind Punkrocker und die sind dauernd auf Drogen und haben die Nadel im Kopf, die, weiß ich nicht, die spritzen Haschgift und spielen Stromgitarre und so. Für meine Mutter war das sicher eine harte Zeit. Mein Vater hat da gesessen und gesagt, naja, wir hatten früher auch Lederjacken und wir haben halt Rock'n'Roll gehört. So. Und also komischerweise, vielleicht, wahrscheinlich war es eigentlich so ein bisschen so, vielleicht war es auch eine Art von ach, der macht schon. Ich habe es aber empfunden als tiefstes Vertrauen. Also musikalisch war dein Vater doch eher so die Johnny Cash Fraktion. Johnny Cash Fraktion, ja, ja. Oder? Was mir aber dann natürlich später wieder sehr zugute kam, dass er diesen ganzen Krempel gehört hat. So Johnny Cash, Eddie Cochran, Gene Vincent und so. Der war schon irgendwie so. Und vielleicht hat er ja auch gehört, dass das gar nicht so anders ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube, er hat sich nicht so super dafür musikalisch interessiert. Doch, aber mein Vater war schon auch jemand, der sich extrem dafür einsetzen konnte, extrem darüber aufregen konnte, wenn nach seiner Meinung nach irgendwas ungerecht war. Und ich glaube, Clash sind auch schon eine sehr moralistische Band irgendwie. Also da ging es schon auch viel um Gut und Böse. Und ich meine, das war ja dann teilweise bis zum Exzess, also bis zum Sandinista-Album, wo man dann bis nach Südamerika musste, um noch Unterdrückte zu finden, für die man sich einsetzen kann. Mhm. Wenn es alles später passiert wäre, dann wäre das fast so ein Sting-Faktor geworden, ja. Also Regenwald und wir müssen alles retten. Da kann man ja auch sehr böse drüber reden, wenn man will. Aber für mich in einem bestimmten Alter war es schon extrem wichtig, dass es Leute gibt, die sagen, hier passiert Ungerechtigkeit und da muss man doch drauf hinweisen und so. Es ist immer so von heute aus betrachtet so ein bisschen, kann man drüber lächeln. Für mich war es extrem wichtig. Gut, wir telefonieren einfach mal weiter, oder? Fragen mal noch so ein bisschen rum, ob es noch auch Leute gibt, die für die Musik so gravierend beeinflusst. Was ja auch klasse wäre, wenn wir nicht den ganzen Abend über Clash reden, sondern was mich natürlich extrem interessiert, das ist ja immer so, es ist ja eine Sekunde in deinem Leben, die darüber entscheidet, welcher Künstler beeinflusst dich. Ist es irgendein Ton, ist es ein Bild, ist es ein Buch, keine Ahnung, und ist es die Stimmung, in der du gerade bist. Viel spannender als jetzt sich gegenseitig auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ja, Strummer, der war schon cool, wäre es ja wirklich zu hören. Für mich ist, also ich würde zum Beispiel wirklich gar mit jemandem reden, der für den Eminem sowas ist. Oder wer auch immer. Ja. Nee, dir doch nicht. Es soll auch kein Clash-Abend sein. Aber bloß, du bist, also für mich bist du einer der relativ wenigen, der so sehr zu identifizieren ist mit einer Band. Und wo man einfach weiß oder das Gefühl hat, dass die dich tatsächlich beeinflusst haben. Und dass es mehr ist als eine Erinnerung an eine schöne Zeit oder die verflossene Jugend, sondern dass es irgendwie so Maßstäbe. Was uns auch lange gedauert hat. Und ästhetisch oder wie man das nennen will. Ja, ästhetisch ganz bestimmt auch, klar. Also für mich war auch das die Beschäftigung mit Design zum Beispiel auch durchklärt. Ja. Weil halt Cover immer sehr wichtiger Faktor war. Was uns ganz lange gedauert hat, bis ich das so zugeben konnte, weil natürlich mit der eigenen Band ist auch immer hieß, wie Clash und so. Also bis man sagen konnte, ja, so fucking what irgendwie, wir sind von denen beeinflusst, so wie tausend andere Bands von Stones beeinflusst sind. Aber am Anfang haben wir natürlich immer gesagt, naja, nee und so. Es hat schon auch ewig gedauert, bis man sagen konnte, ja, ich finde, dass das die beste Band der Welt ist. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonst die gesachdienlichen Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. So, wen haben wir denn da? Hallo, hallo. Hallo, hier ist der Markus. Hallo, Markus. Ich wollte mal sagen, ich bin auch Punkrocker, mehr oder weniger. Wie alt bist du, Markus? Ich bin 15. Ja. Und also, wir haben vor gut anderthalb Jahren eine Band gegründet. Ebenfalls ich und ein Freund. Und wir heißen Bratfisch. Ja. Und ich wollte mal sagen, also jeder, der irgendwie den Namen Bratfisch hört, der soll mal zu einem Konzert kommen, weil, also der Sänger, der ist echt nicht zu vergessen. Wenn man den einmal sieht, den hat man im Gedächtnis. Ja, aber Punk wäre zum Beispiel, wenn du sagst, wer, ihr kommt zu unseren Konzerten, ihr Wichser. Nee, ja, also so ist es nicht. Also, nee, warum nicht? Na, weil es wäre schon schöner, wenn mehr Leute kommen. Ach, warum denn? Vielleicht macht er was falsch. Ja, wenn ihr gut seid, kommen die von ganz alleine. Wie alleine? Die kommen, wenn ihr gut seid, kommen die. Ja, na, also wir hatten ja jetzt ein Konzert und das war ganz lustig. Wir haben davon eine CD gekriegt und also das war echt grottenschlecht. Wir haben uns das angehört und wir haben alle das Gesicht danach verzogen und dann haben wir es uns nochmal. Kannst du jetzt kurz nochmal erklären, warum dann Leute kommen sollen? Nee, ich ja, du hast ja eben. Und das wurde, also, wenn man sich das so öfter angehört hat, das klang dann eigentlich irgendwie wieder besser. Also, das war nicht so dieses Idealbild so. Ja, die also, Leute sollen nicht nur kommen, sondern die sollen sechsmal kommen. Ja. Okay, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, naja, gut. Ich will vielleicht nochmal die Frage oder das Thema irgendwie ein bisschen klarer formulieren, dass man sich dann tatsächlich entscheiden kann, ob man denn jetzt hier anruft oder ob man vielleicht doch lieber zuhört. Geht im Grunde um Musik, Künstler, kann auch was anderes, muss ja nicht mal Musik sein, die euch tatsächlich in eurem Leben so grundsätzlich beeinflusst haben. Es gibt eine Menge an guter Musik und es gibt eine Menge an guten Büchern und eine Menge an tollen Filmen. Und es gibt doch immer wahrscheinlich nur so ein oder zwei Sachen, die so richtig getroffen haben. Also gibt es zum Beispiel, so ja, gibt es einen Text oder ein Buch oder irgendwas? Und da, das, also ich verstehe das wirklich im extremen Sinne. Gibt es irgendwas, was irgendein Künstler mal in die Luft gesagt hat, für sich persönlich, was dann erst später andere Leute gehört haben und einer dieser Personen wart ihr, was ihr so ernst genommen habt und was euch so wichtig war, dass es wirklich einen Bereich eures Lebens geprägt hat und unter Umständen sogar verändert hat oder in eine bestimmte Richtung geschoben habt, über die ihr vielleicht heute froh seid oder aber auch über die ihr euch heute vielleicht sogar ärgert, dass man sagt irgendwie, ah, da war ich so und so drauf, weil da habe ich so viel Haschgift gespritzt. Hallo, wer bist du? Hallo, hier ist Heinz. Guten Hallo Tag. Heinz. Hallo Heinz. Das aber, wir haben uns aber ewig nicht gehört, oder? Ja, so ist es. Aber ja, siehst du, so eine Stimme erkenne ich sofort wieder. Oder? Etwa seit Johnny weg ist. Ja, danke. Heinz. Ohne da jetzt einen Zusammenhang herstellen zu wollen. Stimmt aber wahrscheinlich so, ja fast. Ja, das ist ungefähr so die Zeit gewesen. Ja. Mhm. Ja, ich wollte gleich mal wegkommen von der Musik. Hätte ich jetzt gleich gefragt. Musikalisch wäre mir jetzt bei dir nicht eingefallen. Oder? Na, danke. Nein. Was wären so Musik bei dir? Das sag ich jetzt nicht. Wieso nicht? Sag doch mal. Nee, das sag ich jetzt nicht. Wieso denn nicht? Ach, gegenüber einem Punkrocker traue ich mir das nicht. Ach, Quark. Nee, das ist, glaube ich, völlig Blödsinn. Das geht wirklich nicht um Punkrock oder um Musik. Außerdem ist Punkrock ja auch extrem tolerant sein. Aber natürlich vorher sagen alles scheiße. Heinz, sag mal jetzt so Musik. Ach, ich bin wirklich weniger von Musik beeinflusst. Sag mal ernst, ehrlich. Ja, dann sag doch mal. Wenn es das war, dann war es so. Also ich bin ja so in den 80ern groß geworden und so ein bisschen der ganze Elektronikkram. Und dann habe ich irgendwann Kraftwerk für mich entdeckt. Ja, da gibt es auch viel Schlimmeres. Ich bitte dich, so. Ja, gut. Aber wie gesagt, vorsichtig formuliert, Johnny. Wa? Das hatte nicht die Stilbildung, die es bei anderen hat mit der Musik. Ja, aber auf der anderen Seite kannst du dafür wahrscheinlich heute über einige Dinge lächeln, die so rauskommen und sich als Elektronik bezeichnen. Absolut, ja. Da kann man schon sagen, alles schon mal da gewesen. Und das sagen wir ja gerne. Ach, stimmt schon, aber Kraftwerk ist wahrscheinlich dann auch so eine Band, wo es schwerer vorstellbar ist, dass die so im Leben so rinhaut, oder? Wobei, naja, über die Selbststilisierung und so dann vielleicht doch. Ja, wobei ich schon Probleme damit habe, Kraftwerk als Band zu bezeichnen. Ich finde, irgendwie da trifft der Begriff irgendwie nicht. Ich habe auch keinen besseren, aber. Ja. Na, aber das war, ja gut, brauchen wir jetzt nicht vertiefen, aber ich kenne, mir fällt mindestens noch eine Person ein, die extrem Kraftwerk beeinflusst ist, wobei ich da auch jetzt nicht sagen würde, dass sie ihr Leben dann auch geändert hat. Aber nee, da komme ich auch nicht und ich bin auch nicht so von Kraftwerk beeinflusst. Da gibt's doch dieses schöne Ding, dass es gibt ein Zitat, was ich jetzt natürlich nicht in dieser Kurzform richtig wiedergeben kann, aber da geht's um das Pac-Man-Spiel, was wir alle in den 70ern gespielt haben. Oder ja doch 70ern, na nicht alle, aber nicht viele. Alle, aber und wo man sagt, wenn es wirklich stimmen würde, dass Jugendliche von Videospielen beeinflusst werden, dann wäre es ja bei denen, die früher Pac-Man gespielt haben, so, dass die heute irgendwie durch die Welt laufen. Nee, wäre das heute so, dass die so Piepgeräusche als Musik hören und dauernd Pillen fressen. Das so stimmt. Ja, aber die These wird ja auch durch Bowling for Columbine widerlegt, für den Film gesehen. Habe ich noch nicht gesehen. Habe ich auch noch nicht gesehen. Aber muss man schon sehen, oder? Doch, den muss man sehen. Ja. Womit wir auch beim Thema wären. Gut! Schön, dass du wenigstens darauf zurückkommst. Ja, also es waren mehrere Sachen bei mir, die so ein bisschen mein Weltbild geprägt haben auch. Dazu gehören zwei Autoren, nämlich zum einen George Orwell mit 1984 und Puh, Glück gehabt, kenne ich. Und das andere ist Böll mit Ansichten eines Clowns. Puh, Glück gehabt, kenne ich beides. Ja, gehört auch, glaube ich, nicht viel zu. Das sind also nicht gerade zwei Insider-Tipps, die ich jetzt hier genannt habe. dann kam irgendwann bei mir der Bereich Film dazu. Und dann ist es mit Personen, die auf den ersten Blick da wahrscheinlich gar nicht reinpasst, nämlich Woody Allen. Mhm. Der mich extrem fasziniert hat von der ersten Minute an. Seit ich den ersten Film von ihm gesehen habe, immer süchtiger wurde nach diesen noch Woody Allen Filmen und wenn ich das so erzähle, da reagieren die Leute ähnlich wie Johnny eben so und sagen dann, das ist doch dieser hektische kleine Mann, der da durch New York rennt und so. Und das meinte ich aber gerade nicht im sondern Ah ja. Ich Woody Allen finde absolut großartig und ich bin ziemlich gespannt, was du jetzt erzählst. letzten Jahren. Also wer Elton nicht kennt und nur so von, was halt mal so abends im Fernsehen läuft und mal so reinseppt und bekannt wurde Elton ja eigentlich weniger durch seine Filme, sondern durch seine verschiedenen Beziehungen bis heute. Das sind eigentlich die Schlagzeilen, die Elton noch machen. Mhm. Der hat im Kopf so ein Bild von so einem hypernervösen Typ, der durch die Straßen rennt und alle wahnsinnig macht und ständig passiert irgendwas und fällt irgendwas um und so. Und ich höre auf den Vorwurf auch, ja, die Filme sind alle gleich und das sind sie mitnichten. Und mich hat extrem an Elton beeinflusst die Art und Weise, wie er mit dem Leben umgeht und wie er so durchs Leben geht. Und ich glaube, dass die Rolle, die er spielt in seinen Filmen, weiß Gott nicht der Mensch ist, der er ist. Er hat selber mal gesagt, er kann nur zwei Rollen glaubwürdig spielen. Das eine ist ein Neurotiker und das andere ist ein Kleinganove. Und darum überlässt er auch alle anderen Rollen anderen Schauspielern. Nur die beiden kann er überzeugend spielen. Wann bist du Woody Allen zum ersten Mal so begegnet? Weil du gesagt hast, wir wissen lassen, vom ersten Bild an hat er dich fasziniert. Ja, das ist relativ spät passiert. Da war ich schon so Anfang, Mitte 20. Ich glaube auch, dass man vorher vieles nicht versteht, was Allen macht. Ich habe irgendwann mal angefangen, seine Bücher zu lesen und die haben mir fast besser gefallen als die Filme. Ja, die sind auch großartig, das stimmt, ja. Wobei für mich Film sowieso ein extrem wichtiges Medium ist, eigentlich das Wichtigste. Weil ich auch extrem viele Filme sehe und viel ins Kino renne und so. Und da ist Allen wirklich derjenige, der mich am meisten beeinflusst hat, was so meinen persönlichen Umgang betrifft. Weil ich glaube, dass Allen eine Art hat, durchs Leben zu gehen, die zutiefst pessimistisch ist. Mhm. Und immer nur vom Schlechtesten ausgeht. Und das Ganze aber immer mit einer humorigen Seite zu nehmen sucht. Und also wie so viele oberflächlich witzige Menschen eigentlich doch eher traurige Menschen. Man sagt immer so, das sei so. Ich glaube, da ist oft auch Koketterie dahinter, irgendwie, dass das so behauptet wird. Aber bei Allen glaube ich wirklich, dass das stimmt. Und dass er im Grunde, also wenn man so Interviews mit ihm sieht zum Beispiel, dann ist er ein zutiefst ernster Mensch und macht auch keinen Witz. Ich glaube, er braucht auch wirklich diese Vorlaufzeit des Witzplanens, um das auch nachher rüberbringen zu können. Der ist also nicht so aus dem Stegreif lustig. Aber er spielt Klarinette, oder? Ja, er ist Klarinettist in einer Band und tritt da jede Woche auf. Mhm. Und hast du das mal gesehen? Live nicht, nein. Als er gewonnen hat, hat er gesagt, er kann da nicht hingehen. Er hat doch mit seiner Band den Termin abends. Und das sind extrem. Da kann er nicht hin. Das sind extrem unspektakuläre Auftritte, ne? Ja. Weil die Gegend, in der er da stiehlt, die kennen das halt und da ist jetzt irgendwie nicht Woody Allen, sondern macht's halt echt wöchentlich und ja. Das ist richtig, ja. Und die Band ist auch, ich glaube, die haben nicht mal einen Plattenvertrag oder sowas. Also die spielen da halt und Aber jetzt hast du gesagt, der hat einen Umgang geprägt. Meinst du jetzt mit dem Leben oder mit anderen Leuten? Ja, ja. Auch mit anderen Leuten, das gehört ja auch zum Leben. Also das würde ich gar nicht mal so von trennen. Inwiefern? Das zu beschreiben, ist extrem schwer. Deswegen habe ich auch mit mir so rum, ob ich überhaupt hier anrufe. Also du hältst jetzt nicht nur Woody Allen-Fans für gute Menschen. Oh Gott, nein. Na, aber was ist ja schon, also was mir sofort auffällt ist, und ich kenne ja Heinz auch noch aus der Zeit, in der wir zusammen gesendet haben, Jürgen. Was mir natürlich sofort auffällt, ist schon auch eine sehr gewählte, distinguierte Ausdrucksform. Also, dass man schon darauf achtet, was man sagt, durchaus dann auch mal eine Pause macht, um vorher zu überlegen, im Gegensatz zu mir, was man sagt. Und von mir ja nicht zu. Da wollte ich jetzt sagen, ja, doch einen. Und also das ist schon, nicht, dass sie jetzt gesagt hat, hoho, da haben wir ja einen Woody Allen-Fan, aber würde ich jetzt mal so aus dem Stegreif sagen, da gibt's schon mal was ganz bestimmt, wenn du sagst, du bist von ihm beeinflusst, sicher nicht ganz ohne Grund so ist. Ja, freut mich zu hören, dass es so rüberkommt. Was auch noch sehr in die Richtung geht, ist, er selber hat mal gesagt, er lebt in Amerika und ist auch ein sehr amerikanischer Mensch. Er liebt Baseball und Filme und sowas alles und er glaubt aber selber, dass wenn er in Europa aufgewachsen wäre, er hat, glaube ich, gesagt, Warschau oder Berlin, hat er so als Städte genannt, dann wäre er jetzt nicht Filmemacher, was ja ein an sich sehr amerikanisches Medium ist, sondern dann wäre er jetzt Schriftsteller. Hauptsächlich. Ich schreibe ja immer noch so ein bisschen, aber das wäre dann seine Art, sich auszudrücken. Aber diese Art sich auszudrücken ist in Amerika so gut wie passt nicht zu seinem Intellekt, sagt er selbst. Und darum macht er halt Filme dort drüben. Und dann ist es auch sehr interessant, dass seine Filme in den Staaten jedes Jahr, er macht ja seit über 30 Jahren jedes Jahr einen Film, und das allein schon diese Kontinuität finde ich zutiefst bewundernswert, dass seine Filme in den USA regelmäßig total untergehen. Die laufen in 2 Kinos in New York und in 2 Kinos in Los Angeles und das war's. Nice. Und dort guckt den kein Mensch. Er ist bekannt dort, er wird da so verehrt als jemand, der New York zu einem festen Bild gebracht hat, aber so, dass keiner mehr ins Kino rennt heutzutage. Und der hat ein größtes Publikum in Europa, in Frankreich, Italien und Deutschland. Das sind so die Länder, wo er geliebt hat, Skandinavien auch ganz klar. Ich habe so ganz viele Lieblingszitate von ihm, ne? Die so das Leben teilweise perfekt beschreiben. Und was ich, glaube ich, immer klasse fand, ist, wobei ich jetzt nicht der Riesen Woody Allen-Fan bin, aber eher aus Zufall nicht. Also ich liebe den irgendwie auf eine Art natürlich auch. Aber was ich schon immer klasse finde, ist diese Grenze vom Sarkasmus zum Zynismus nicht zu überschreiten. Richtig. Also Woody Allen fand ich nie zynisch, sondern immer sarkastisch und bitter vielleicht auch, manchmal vielleicht auch verbittert. Und wenn man sich dann wiederum seine private Geschichte, so wenig wie ich davon kenne, anguckt, dann ist das ja, gibt's schon auch so Punkte, wo man denkt, ob das alles so ganz so glücklich ist, auch für ihn, aber egal. Ja. Aber das ist schon nett, wenn jemand nicht zum Zyniker wird, sondern wenn das halt eher doch immer so ein nettes Fiessein ist. Ja, ich weiß nicht, Heinz, gibt's so eine Lebenssituation oder eine Lebenskrise, in der dir Woody Allen tatsächlich irgendwie geholfen hat oder gewissermaßen Rat gegeben hat, dich zu entscheiden? Ja, fast schon täglich. Ach, naja, ob das ein konkreter Rat ist, wie ich mich in einzelnen Situationen entscheiden soll, ich glaube, das wäre ein bisschen weit gegriffen. Aber, ja, also mit so einer gewissen Gelassenheit auch an Dinge ranzugehen und auch wenn die persönliche Situation nicht so optimal ist, ist immer noch irgendwo Platz für einen Witz. Ja, und er hat dich jetzt aber nicht so weit gebracht, irgendwie zu überlegen, selber Filme zu machen und gewissermaßen das Bild Berlins oder zumindest Spandaus oder Steglitz zu prägen. Ja, ich wohne weder in Spandau noch in Steglitz, das muss ich nochmal klarstellen. wenn ich die Filmbegeisterung, die ich momentan habe, die auch geprägt ist von Ellen, schon früher gehabt hätte, hätte ich garantiert einen anderen Berufsweg eingeschlagen. Darf ich mal fragen, was du jetzt für einen eingeschlagen hast? Hm? Was bist du jetzt? Ich bin im öffentlichen Dienst. Mhm. Und welchen Weg hättest du eingeschlagen? Ja, irgendwas mit Film, keine Ahnung. Okay. Also das, was mir am nächsten läge, wäre wahrscheinlich irgendwie Filmjournalist geworden zu sein. Und kann man sowas nicht nebenbei noch starten und wenn es erfolgreich ist? Ja, nur ist es bei Filmen extrem schwierig, weil man ja als normaler Kinogänger auf die Filme angewiesen ist, die schon laufen. Und wer will eine Kritik haben zu einem Film, den schon alle sehen können? Ich glaube, das ist nicht so schwer. Also das hat sich bestimmt auch geändert in den letzten Jahren. Richtig. Aber lass mal diese Filmjournalismus weg, weil im Musikbereich ist es immer so klar, dass die Leute dann immer sagen, oh, boah, kann ich auch, ich will auch auf der Bühne stehen. Gibt es denn, unabhängig jetzt von der Berufswahl, und da entscheidet man sich ja jetzt nicht unbedingt auch nicht so berufswahlmäßig, dass man sagt, man wird jetzt Gitarrist und ist bis 65 und dann kriegt man seine Gitarrenrente und dann ist gut. Gab es für dich nicht die Faszination, auch Film zu machen? Also meinetwegen Super 8 oder so eine Digitalkamera? Die gab es aber nicht zu dem Zeitpunkt, als ich mich für einen Beruf entschieden habe. Ja, aber warum soll man nicht mit 30 anfangen? Ja, das ist richtig. Das kann ich nur zustimmen. Das ist dann nur persönliche Trägheit. Heinz, dann sag Bescheid, wenn der erste Film läuft. Sage ich. Aber ich muss noch ganz kurz eine Sache sagen. Und zwar, nochmal zurück zu Ellen. Eines der schönsten Zitate von ihm, und das finde ich, das trägt dann immer noch, das ist, er sagt mal, eines der schönsten Dinge, die man in unserer Sprache sagen kann, ist nicht, ich liebe dich, sondern es ist gutartig. Und dieses Zitat, das finde ich so großartig, das drückt so viel aus. So viel Optimismus im Pessimismus. Ja. Heinz, vielen Dank für deinen Anruf. Ich wollte noch eins wissen. Ja? Von wem? Von Johnny. Mhm. Ich wollte wissen, ob die Abkehr vom Radio endgültig war? Für dich selbst? Nichts im Leben ist endgültig. Das ist eine tolle Antwort. Ja, ne? Echt bescheuert. da müsste ich jetzt mit einem Woody Allen Zitat kontern, aber natürlich bin ich da nicht so vor wie du. Erstmal ja, weil ich einfach überhaupt nicht die Zeit dazu hätte, noch Radio zu machen. Okay. Aber das heißt überhaupt nichts. Also vielleicht zum Beispiel das Internet ist ja immer wieder eine hübsche Begegnungsstätte für solche Dinge. Kann durchaus sein, dass man dann dazu wirklich nochmal... Also quatschen kann ja ohne Ende, wie du weißt, insofern. Das ist richtig, ja. Ich bin musikalisch überhaupt nicht mehr up-to-date. Das ist das Schlimme. Das ist echt ganz, ganz hart. Insofern müsste ich halt so eine Sendung, so eine Oldie-Sendung machen und immer von früher reden. Und das will ich nicht wirklich. Okay, ja, das ist auch verständlich. Mal in 10 Jahren, dann macht's wieder Sinn. Heinz, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, bitte. Tschüss. Heinz. Tschüss. You broke my heart in two, and I'm leaving this half with you. Ach nee, wollte ich jetzt eigentlich ja nicht spielen, sondern Clash. Interrupting all programs. Your living room, cashing in the Bill of Rights. Human army surplus or refusing of the lights. This is Radio Clash on Pirate Satellite. Is an urban Vietnam, giving deadly exhibitions of murder by napalm. Created by... Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, wir reden gleich weiter mit Johnny über so lebensverändernde Musikerlebnisse, Kunsterlebnisse, Literaturerlebnisse, Filmerlebnisse, was auch immer. Sachen, die euch tatsächlich tiefgreifend in eurem weiteren Leben beeinflussen haben. Bei Johnny, wie gesagt, war es Clash. Also wir reden auch über Clash. Aber wer hier anrufen will, der muss jetzt kein Clash-Spezialist sein oder Punk-Fan, sondern das muss für ihn nur irgend so eine Sache aus dem Kunstbereich, die ihn wirklich quasi ins Herz getroffen hat. Johnny, das Punk, da sitzt du mit einer UNICEF New York Kaffeebecherchen. Stand hier rum. Ach, stand hier rum? Ich dachte, hast du extra mitgebracht. Nee. Und trinkst Cola Whisky da draus. Da dachte ich, super. In einer Strickjacke. Mit einer Kassenbrille. So, Johnny. Ach, hast du früher, So, du wolltest hier noch was zu sagen. Ja, so sieht's aus, aber das ist ja zum Beispiel was, wofür ich Strummer auch so geliebt habe. In Würde alt werden, Jung. Halt, ist doch besser, aber als wenn so ich jetzt. Ist ja doch nicht geworden. Nee, leider nicht. Aber ist doch besser, als wenn ich jetzt hier sitzen würde in meiner Lederjacke, die so ein bisschen zu eng ist, mit so einer Streifenhose, die ich zum Glück nie hatte, muss ich dazu sagen, aber so in so einer Tigerhose, genau. Und ich sage, passt noch! Und irgendwie erzählen würde, Alter, ist immer noch, ey, voll. Bisschen und so. Gefärbte also, Haare und eine Sicherheitsnadel, genau. Boah, oder? Ja. Ich finde Strickjacken gerade extrem schick. Weil hast du da das erste Mal dich so gewissermaßen gegen Punker-Outfit entschieden? Ach, weiß ich nicht. Dieser ganze Punk und Punkrocker und so. Ich weiß nicht. Ich bin einfach, diese Konzerte haben mich umgehauen. Ich fand ich fand das klasse, mir die Bands anzugucken, ob New Wave oder Punk oder so, gegen Punker-Outfit, keine Ahnung. Leute wie Elvis Costello, die ich auch extrem geliebt habe. Also, man merkt schon, dass ich halt irgendwie dann schon irgendwann so mal so die Leute doch schätzen gelernt habe, wo man so dachte, na, die haben vielleicht doch mal irgendwie ein Buch gelesen. Costello ist im Anzug aufgetreten, weißt du? Also darum ging's nie. Im Gegenteil, es gibt so ein paar schwedische Punkrock-Bands inzwischen, die auch in Anzügen auftreten, was viel cooler ist, als irgendwie, wenn man so aussieht, wie man es erwartet. Also sag mal, ihr habt irgendwie so ein, also weil diese Punk ist ja mal so ein komischer Oberbegriff, wo man jetzt irgendwie so ganz aktuell eher so die etwas verlorenen jungen Menschen assoziiert, die so in der U-Bahn sitzen und irgendwie eine Mark haben wollen oder ja oder halt also ihr wisst auch so eine Art Lebensweise und irgendwie so ein Komplettaussteigen und ja oder halt diese ganze MTV-Punk irgendwie, weiß ich nicht, wie sie alle heißen, die halt irgendwie so eine Crossover-Mischung machen. Und weiß ich nicht. Aber da ist ja dann irgendwie eher so ein Label geworden, so eine bestimmte Stilistik oder irgendwie so eine. Wobei es gibt schon echt noch eine richtige, also es gibt, finde ich, schon in gewisser Hinsicht eine echte Punk-Szene, wenn man diese ganzen amerikanischen Entwicklungen zum Beispiel sich anguckt, diese ganze Do-it-yourself-Szene, also initiiert von Bands wie Fugazi und so, also dieser Hardcore-Kram, wo Leute auch sich völlig abgekehrt haben von der Frage, verkaufe ich Platten oder so, beziehungsweise wo sie Platten verkaufen und zwar in Mengen, die völlig ausreichen, um wieder die nächste zu machen. Mhm. Und es überhaupt nicht darum geht, bin ich in einer Zeitung, wo sich eine ganz eigene Szene entwickelt hat von Medien, vielleicht Fernsehen nicht unbedingt, aber auf jeden Fall Film und Magazin und so, und die funktioniert für sich und das ist irgendwie dann schon wieder mehr Punk, als irgendwie auf MTV zu laufen. Aber war so die Entscheidung für Clash oder die Begeisterung für Clash, war das auch so eine Art Entscheidung gewissermaßen gegen Sex Pistols? Weiß ich nicht mehr. Doch, irgendwo schon wahrscheinlich. Also es war, glaube ich, schon eine Zeit lang die Frage, Pistols oder Clash. Und bei den Pistols hat mich allerdings auch eins, den ich auch im Radio zum ersten Mal gehört habe, weil Christian das für einen erzählte, auch absolut beeindruckt. Jetzt fällt mir der Titel nicht ein. Ganz peinlich. Der mit diesen marschierenden Füßen anfängt. Wird nachher, irgendjemand wird sagen, das ist gerade Blackout. Jedenfalls kommt da ja drin vor, dass das John Lydon, Johnny Rotten irgendwann singt, and I'm waiting at the Berlin Wall. Und das war so, was ich mit meinen rudimentären Englischkenntnissen, damals habe ich irgendwie gehört, wie, da singt eine englische Punkband über die Berliner Mauer. Wie abgefahren ist das denn, wenn es nicht mal deutsche Bands schaffen, darüber zu singen? Aber plötzlich kommen diese Punkrocker daher, dass der den Satz benutzt hat, weil ihm den irgendjemand hingeschrieben hat oder weil er den irgendwie cool fand. Aber egal. Also das war für mich schwer beeindruckend, dass jemand über die Berliner Mauer singt. Ja, hast du einen ersten Clash-Song, den du noch irgendwie so, wo du noch weißt, wo du den gehört hast oder was der bewirkt hat? Ganz, oder nee, so nee, also den ersten oder so nicht, aber es gab ganz viele, die in bestimmten Situationen gelaufen sind. Also London Calling zum Beispiel, was ist ja für die beste Platte, die je gemacht worden ist heute. London Calling habe ich tatsächlich in so einem Plattenladen gehört, dann als die rauskam, erstmal so reinhören, was sie jetzt machen und ob man das kauft und so. Und dieser Song, lange bevor es irgendwie ein Hit war, sondern wirklich als es rausgekommen ist, ich weiß, es war 81 oder so, das war ein Erlebnis. Es gibt einen anderen Song, den ich in unserem Club nachts gehört habe, der extrem prägend war, der mir auch gleich wieder einfällt. Spanish Bombs ist ein wunderschöner Song, finde ich. Es gab ja sowieso so eine komische Spanien-Achse bei Clash dann auch. Und Spanish Bombs ist tatsächlich auch, was Drummer mal gesagt hat, sein Lieblings-Clash-Song gewesen. Und können wir vielleicht auch noch hören. Auch ein wunderschönes Lied. Nee, also so den allerersten weiß ich echt nicht mehr. Gut, ich will schnell noch eine Frage und dann telefonieren wir hier weiter. Ich will außerdem schnell noch darauf hinweisen, dass man ja sowieso jetzt inzwischen sich natürlich längst an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden kann. Wenn man irgendwie was loswerden will und hier nicht zu Wort kommt, dann kann man da anrufen. Der ist jetzt besetzt. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam 731 39 32. Wir haben es vorhin bei der Musik ganz am Anfang gesagt, dass wir, wissen wir so, so den Reggae-Einflüsse aufgenommen haben und dass man darüber irgendwie Reggae entdecken könnte. Wo der Song gerade übrigens auch wichtig war. Wie? Der? Ja, weil das irgendwie auch eine hübsche Geschichte finde ich. Save European Home ist ja so ein Song, wo man erst dachte, da das sichere europäische Zuhause, aha, die sozial und politisch engagierte Band singt darüber, dass anderen Leuten geht schlecht und andere Kinder wären froh, wenn sie so viel Nudeln auf dem Teller hätten. Aber weit gefehlt. Clash als große Reggae-Fans, die ja auch mit Lee Perry auf dem ersten Album zusammengearbeitet haben und so, fahren also zum ersten Mal nach Jamaika, weil da macht man die neuen Demos und sind alle ganz aufgeregt und klasse und jetzt sind wir mal da, wo es richtig herkommt und haben da nur Probleme gehabt. Die haben nur Stress gehabt, weil da kommen irgendwie weiße Punkrocker aus England, was jetzt halt vor 23 Jahren, nach Jamaika und das war schon echt ein heißes Pflaster. Und sind zurückgekommen und waren froh, wieder hier zu sein. Und davon handelt der Song. Das ist Save European Home, I went to a place where every white face is an invitation to robbery. Also ich war da, wo jedes weiße Gesicht eine Einladung zum Überfall ist. Und jetzt bin ich wieder in meinem sicheren europäischen Zuhause und ich will auch nicht wieder zurück. Also eigentlich eine ganz klare Ansage. Nee, lieber nicht wieder nach Jamaika. War also immer nicht alles so engagiert, wie man gedacht hat. Aber könntest du jetzt mal von Clash aussehen, so eine Art Stammbaum der Sachen machen, die du gewissermaßen durch und über Clash kennengelernt hast? Das ist ja spannend. Also sagen wir mal einerseits Musik, wenn man sagt irgendwie Clash. Also erstmal natürlich Reggae oder Lee Perry. Reggae oder so unbedingt. Also alles, was in White Man in Hammersmith Pelé genannt wird. Also Ken Booth, Lee Perry sowieso als Produzent. Dann haben die später mit Mikey Dread gespielt. Also der ganze Reggae-Kram, auch so ziemlich viel Roots-Kram und Dub und so weiter. Was gibt's noch? Dann natürlich definitiv Rap und später dann Hip-Hop. Also 82, Clash in New York, in Bonds gespielt, eigentlich 7 Konzerte angesagt. Der Veranstalter hat viel zu viel Tickets verkauft, da sind 18 draus geworden und so. Ah, ich hab so viele Geschichten zu erzählen. Und da dann halt so diese wirklich Entstehung vom Rap einfach durch Zufall mitgekriegt und da sind dann halt so Stücke wie das, was wir vor Nachrichten gehört haben, entstanden, Radio Clash. Und ich hab's dir gerade erzählt, ich weiß noch, wie Johannes Wrede, totaler Hippie, dauernd bekifft irgendwie, vor mir stand und sagte, und? Schon neue Clash-Single gehört? Ich so, nee. Disco. Glaube ich nicht. Und also ich hab's aber geliebt, dass diese Band offensichtlich alles um sie herum aufsog. Und das ist halt dann einem selber nie gelungen, dass man irgendwie aufgesogen hat und dann aber, wenn man es wiedergegeben hat, es plötzlich völlig Eigenklang. Mhm. Und ich glaube, dafür braucht es eine spezielle Chemie in einer Band, die man nicht konstruieren kann, die ist da oder eben nicht. Und das unterscheidet dann halt eine großartige Band von einer okayen Band. Ich will mal dem Stammbaum noch weitermachen. Wir haben jetzt so ein bisschen Musik genannt. Du hast vorhin Design gesagt. Gibt es da auch irgendwie so Namen oder so Produkte oder Sachen, die jetzt gewissermaßen Jackson Pollock bei dir durch irgendwie Clash gekommen sind, ja? Paul Simonon war ja der Basser von Clash, war ja Kunststudent und der hat tatsächlich dann so Jackson Pollock-Style seinen Bass irgendwie mit so Farbe bespritzt und so und hat auch immer gesagt, dass das davon beeinflusst ist und so. Also, dass man so einen Namen dann zum ersten Mal gehört hat. Jenny Holzer, sicher auch eine Künstlerin, die man dadurch kennengelernt hat, weil... Und hast du dir dann manchmal auch so ein Kunstbuch gekauft oder bist du in eine Ausstellung gegangen? Nee. Aber war dann so... In Ausstellung natürlich dann schon, aber... einfach die Tatsache, dass es ihnen wichtig war, wie es aussieht, also dass der ästhetische Faktor war den Pistols natürlich auch, keine Frage. Und auch, aber das ist, glaube ich, auch was nicht nur mit Clash zu tun hat, aber diese ganze Punk-Ästhetik, was so Cover und Outfit angeht, die trägt sich ja bis heute fort. Also das siehst du heute noch und heute ist es dann halt auch plötzlich Ariel-Werbung oder Nike-Werbung. Also Nike greift ganz viel auf die Stilmittel von Punk-Ästhetik zurück und das hat schon so ein Bewusstsein für durchaus auch Marketing und Promotion und so in Gang gesetzt. Viel später natürlich, aber als man erkannt hat, es geht schon nicht einfach nur darum, dass wir auf dem Foto schick aussehen, sondern das muss dann auch irgendwie eine Neonfarbe sein und bla, so dieses Einführen von Neonfarben. Es gibt auch noch ganz viele Namen, die man nennen könnte, wenn sie mir jetzt gerade einfallen würden. Also sicher, Kunst finde ich ein bisschen übertrieben, also ich bin sicher kein Kunstkenner. Aber Ästhetik, Design, ganz bestimmt. Schwarze Musik generell, also mit Sandinista dann natürlich auch noch so andere Geschichten oder mit Combat Rock dann so Funk und so Sachen, wo ich nicht so richtig ein Zuhause gefunden habe. Klamotten? Klamotten, absolut. Wobei Strickjacken ja schon immer groß waren. Literatur? Literatur weniger, wobei Clash mit, es gibt ein Stück, wo Joe Strummer mit Jack Kerouac zusammengearbeitet hat und auf Combat Rock haben sie Allen Ginsberg drauf. Also so diese Beats, Poet Generation so oder überhaupt so Spoken Words hat man sich dann schon auch dadurch vielleicht ein bisschen mit beschäftigt und ich glaube, wenn es irgendwas gibt, Billy Bragg hat so einen super netten und schönen und rührenden Nachruf geschrieben auf Joe Strummer, auf BBC Co. UK, kann man den, glaube ich, noch lesen im Internet. Und den hat er abgeschlossen mit den Worten, he walked it like he talked it. Und ich glaube, das ist so ein Kernding. Ich glaube, wenn man das schafft, also für mich ist das tatsächlich sowas, man schafft das nicht immer, aber der Versuch, tatsächlich so das zu tun, was man auch predigt. Also so, es klingt immer sehr pathetisch irgendwie. Und das, glaube ich, haben die zumindest für uns als Fans, als Hörer oder so, haben die das schon geschafft. Ich bin zum Beispiel heilfroh, dass es nie eine Clash-Reunion gab. Und es war jetzt kurz davor, also weil tragische Geschichte, soll ich sie erzählen? Ja, natürlich. Es gab als 99 spielte Joe Strummer in Hamburg mit den Mescaleros, mit seiner neuen Band. Der Termin war, ich glaube, der 18. Juni. Und und die Geburt meines ersten Sohnes stand bevor. Und ich dachte, kann ich nach Hamburg fahren, kein Problem, weil der Termin war irgendwie weit vorher. Zog sich aber der Termin. Und tatsächlich wurde mein erster Sohn am 17. Juni geboren. Und meine damals noch Freundin, jetzt inzwischen Frau, wusste genau, dass ich da hin will. Und es war dann aber so wirklich so ein Fastentag danach, wir waren immer noch im Krankenhaus und so. Und ich fand es extrem cool von ihr, weil sie dann irgendwann sagte, fahr doch da hin jetzt und komm danach wieder. Es ist Hamburg, es ist nicht weit. Nee, lass mal, ist nicht so wichtig. Weißt du, also ich möchte jetzt nicht wie so ein Arschloch dastehen, aber sie hat es wirklich abgesegnet. Und ich habe dann irgendwie einen Kumpel angerufen und gesagt, los, wir fahren jetzt nach Hamburg. Wir fahren nach Hamburg, gucken uns das Konzert an, fahren sofort wieder zurück. So völlig im Wahn. Ich weiß nicht, jeder, der zum ersten Mal die Geburt eines Kindes gesehen hat, weiß, in welchem Zustand man sich befindet, die 24 Stunden danach. Bin halt in diesem Wahn dahin gefahren, habe mir dieses Konzert angeguckt und habe eigentlich nur das Gesicht von diesem Kind die ganze Zeit gesehen und stand da völlig beschugge irgendwie und dann wieder zurückgefahren mit meinem Kumpel. So, jetzt ist mein Bruder vor kurzer Zeit auch Vater geworden und wir haben gesagt, komm, wir machen auch irgendwas Merkwürdiges und haben geguckt, Strummer spielt in London. Super, wir fahren nach London. So um so die Altherren, weißt du, so die Herren feiern. Und haben so ein bisschen hin und her überlegt und dann hat man, ach, so richtig Geld haben wir nicht im Moment und zwei Tage weg und das Frischgeborene und die Frau alleine lassen und so ist auch doof und kommt ja blöd und so. Und haben es nicht gemacht. Jetzt hat sich rausgestellt, das letzte Konzert, was er je gespielt hat. Und nicht nur das, sondern er hat nach 20 Jahren zum ersten Mal mit Mick Jones, dem alten Clash-Gitarristen, zusammen auf der Bühne gestanden. Es ist nicht so, dass ich sage, ich hätte dabei sein müssen, drauf geschissen. Aber es ist schon so ein bisschen so, dass es mich gelehrt hat, manche Dinge muss man einfach machen. Ihr könnt euch hier am Gespräch beteiligen, wenn es euch mit irgendeiner anderen Sache, muss nicht Clash sein, so jedwede offensichtlich Johnny mit Clash ging und Clash geht, dann ruft entweder hier an. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonst die sachdienlichen Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer, Vorwahl 0331 für Potsdam 7097110 oder an jede andere Polizeidienststelle. Oder was auch geht, ihr ruft den halbautomatischen Anrufbeantworter an und werdet da eure Geschichten los. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 7313932. So, hallo, wer bist denn du? Hallo, hier ist Annette. Hallo Annette. Ja, ich freue mich extrem, dass ich Johnny mal wieder höre. Das freut mich. Und bin leider erst eine Dreiviertelstunde später in die Sendung gekommen. Ah, das sind die besten Sachen, echt. Oh, das war so ein spitzen Anfang. Besser kann es nicht werden. Ein Mitschnitt. Ach so, du, haben wir, wieso nicht, haben wir auch nicht. Ja, ich wollte aber die Hörer aufrufen, wenn es geht. Ach so. Kann ich dann irgendwie vielleicht zurückgestellt werden? Ich glaube, eigentlich reicht's, wenn du so die erste Viertelstunde. Die war am stärksten für mich. Ja, ansonsten kannst du ja, glaube ich, hier auch über meine Internetseite machen. Da kann man sich ja wahrscheinlich auch verständigen, ob jemand wen hat oder. Ach, du hast eine Internetseite? Über meine, wie heißt denn das, Internetpräsenz, hätte ich wohl sagen müssen, Präsenz, oder? Über meine Selbstdarstellung. Nein, über meine Online-Selbstdarstellung. Nee, aber da kann man sich ja im Forum über so Sachen verstehen, ist ja viel einfacher als hier im Telefon. Ja, ich bin leider nicht angeschlossen. Da ist aber immer eben, oder? Mann, ist doch nicht wahr. Ja, und das 2003. Kriegst du denn überhaupt noch mit, was die Welt so... Naja, ein bisschen. Es ist extrem cool, nicht online zu sein, finde ich. So, alte Zuhörerin, gibt es ja noch andere Sachen außer Johnny, die dich irgendwie interessieren und beeindrucken? Nee. Ach, ich bin so grafisch mit Comics und Kunst ein bisschen interessiert. Also, ich habe da ein paar Leute, die mir gefallen, zum Beispiel Enki Bilal, wenn euch das was sagt, ist ein Belgrader, der aber in seiner Jugend nach Paris gekommen ist mit seinen Eltern. Aber ich will da mal kurz unterbrechen, es geht jetzt nicht so um Sachen, die fallen. Also da gibt's ja irgendwie eine Menge. Da würden wir jetzt, ja, doch, wenn wir jetzt irgendwie über Musik extrem, reden. Extrem beeindruckt schon. Wann hast du den wie kennengelernt? Ach, das war erst, also ich habe so Comics wieder angefangen zu lesen mit Anfang 30, jetzt bin ich Mitte 30. Ja. Und früher war das mal, was habe ich denn früher gelesen? Jetzt komme ich nicht drauf. Kochbücher. Nee, ich meine schon im Comic-Bereich. Also, aber das war nicht berauschend so. Das waren auch nur 3, 4, 5 Alben oder so. Marvel oder DC? Das war Clever und Smart, jetzt fällt es mir wieder ein. Okay. Das ja, und dann aber, dann ist mein Interesse an der Kunst, so an der Grafik wieder erwacht, so Anfang 30. Und da bin ich so... anfangs so auf Enki Bilal gestoßen. Ja. Und von dem würdest du schon sagen, dass er dein Leben verändert oder wirklich gravierend beeinflusst hat? Na, das nicht direkt, aber die Zeichnungen haben mich tief berührt und so. Also diese Science-Fiction-Art, worauf ich ja im Fernsehen überhaupt nicht stehe, aber was im Comic ganz anders wirkt, dieses Science-Fiction-Future-Zeug. Ich weiß nicht, ob ihr, wie heißt der denn noch? Irgendwie Blackout jetzt. Hier, Alexander mit Nikopol, die Trilogie kennt. Nee. Aber ich kenne mich in Comics sowieso überhaupt gar nicht aus. Ich eher eine andere. Naja, und so satiremäßig und so, ist es Friedrich Karl Wächter. Ja, so. Ja, nee, ist sicher einer der Großen, aber ich wollte jetzt nicht sagen, dass er mein Leben verändert hat. Naja, ich kann nur sagen, dass ich schwer beeindruckt war, Leben verändert, also ich kann da schwer so drüber so erzählen. Naja, also, manchmal hat er schon ein bisschen, ein paar so Sichtweisen hat er doch verändert. Einer der kommt mich total beeindruckt haben, kennst du den Johnny? Man sieht so ein Fenster, unten steht Luft, einer lang, oben steht so ein Maler mit so einem Barett am Ding und so einem riesen Staffelei vor sich und so ein schwarzes Dreieck hingemalt. Und unten, der kickt hoch, sieht er Dreieck und ruft, Mösenmaler, Mösenmaler. Das ist ein Cartoon. Ich schon dazu. Ja, ist ein Cartoon. Ja, ist kein Comic, ist ein Cartoon. Aber da dachte ich, jetzt ist irgendwie, da wird das Problem der abstrakten Kunst doch ganz gut thematisiert. Cartoon, der mich extrem beeinflusst hat, war, habe ich gerade heute drüber geredet, war von Phil, dem großen Phil. Der große Phil? Der irgendwie, wo ich natürlich auch oft dran denken muss. Und um mal klarzustellen, dass ich hier nicht in meiner Funktion als der alte Mann und das Meer sitze, wo der kleine Sohn steht da, ist offensichtlich gerade am Losgehen zum Punkkonzert. Sein Vater klemmt sich nochmal die alte Lederjacke über und sagt, na, wär's nicht ätzend, wenn dein alter Vater nochmal mit aufs geile Konzert kommt? Und der Sohn denkt nur, Punk's not dead. Aber Dad natürlich nicht tot, sondern Papa. Ja, die und Stulle sind auch toll. Stimmt. Manchmal hingen wir ja tagelang am Fenster rum, oder? Okay. Ich habe jetzt nicht so Titty verfolgt, weil ja da immer die kleinen Zeichnungen von ihm drinne waren, aber diese Alben habe ich mir schon geholt. Film muss man, glaube ich, live sehen lassen. Das außerdem. Annette, vielen Dank für deinen Anruf, ja? Ja, kann ich nochmal zurückgestellt werden? Ich würde dem Aufnahmeleiter gerne meine Nummer geben, dass, falls sich da jemand bei mir melden möchte. Naja, klar, natürlich. Ja? Ja, ich stelle dich mal raus. Gerald Kötter-Heinrich würde ich da irgendwie in Empfang nehmen. Mal sehen, was ihr dann anfangt, beide miteinander, ja? Okay, vielen Dank für den Anruf. Ja, schönen tschüss. Abend und schöne Sendung noch. Danke. Tschüssi. Tschüss. Ich bin total beeindruckt, Jürgen. Wieso? Früher wusstest du nicht, wie man Gespräche wieder zurückstellt. Doch, heute wahrscheinlich auch noch nicht. Holt steht hier. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber... Warum werden so eine Knöpfe eigentlich mit Hold bezeichnet? Ach, frag mich ohne. Ja, weil halten oder? Natürlich auch länger ist. Ja, ne? Aber aus steht hier. Können Sie auch out hinschreiben. Das stimmt. Und dafür steht aber wieder on. Aus und on? Aus, hold, on. Ah ja. Ziemlich okay. Bisschen gar... Schon wieder, Mann, wir müssen jetzt erstmal den Zusammenschnitt schnell von der letzten Sendung durch David hören und den Band vom halbautomatischen Anrufbeantworter. Mann, du, mir kommst ja vor. David kam ja so schlitzgesichtig hier rein und hat angekündigt, dass er eine neue Reihe gestartet hat. Hast du mitgekriegt? Der hat ja irgendwann mal eine Hörspielfolge angefangen. Überhaupt nicht. Fremde im eigenen Land. Das sind insgesamt 3 Stunden geworden. Was das Schöne war, dass ich irgendwann mal vor 1,5 Jahren, als ich keine Lust hatte, sagte ich, David, dann mach doch mal die Zusammenschnitte alle zusammen, dann war schon wieder 1 Stunde erledigt. Dann lief die 1. Stunde, als dann die 2. Stunde voll war, dachte ich, sag, schneid die doch alle mal zusammen, dann kann man die schön mal so zusammenhören, dann waren 2 Stunden erledigt, musst du noch 1 Stunde so Rest rumtelefonieren. Und beim letzten Mal, da war super, da war ich, musste ich gar nicht mehr herkommen, hab gesagt, David, schneid doch mal alle zusammen, dann waren 3 Stunden und dann lief ein Dauerhörspiel über 3 Stunden hindurch. Und das war großartig, ich schenk's dir mal als CD, Johnny. Ach, und jetzt fängt hier eine neue Serie an, der Zusammenschnitt der letzten Sendung durch David, und danach haben wir gleich nochmal eine schöne Clash-Nummer ran, oder? Was denn? Hast du weiß ich auch nicht. Nee, hast du mir nicht? Mach doch mal, gib mir mal eine. Lass ich die drinne. Welche ist denn drin? Was ist denn jetzt mit Spanisch Bombs? Ach so, hier diese spanische. Nee, dazu möchte ich was sagen vorher. Ach warte so. Mal, dann tu doch, hast du die 2 noch hier? Die? Genau, dann. Die habe ich. Man kann ja alles spielen, ist ja eigentlich egal. Aber ich will jetzt hier auch nicht irgendwie die Raritäten ausgraben, ist doch Blödsinn. Aber lass doch mal ein bisschen Reggae hören. 2, 4, 6, 8, die 8, glaube ich. Die 8? Ja, mach mal die 8. Jo, die 8. Was ist es dann? Müsste Armageddon Time sein im Original von 1900. Man ist ja als Familienvater auch nicht mehr so richtig fit um 0.10 Uhr. Wobei ist jetzt aber auch irgendwie egal, oder? Ob das jetzt 82 ist oder 84? Ja, aber zum Angeben wäre es schon wichtig, so, dass man sagt, jetzt im Original von... Aber bitte da ist ein gut funktionierendes Gedächtnis, ist schon ganz praktisch, wenn man erleben will, oder? Ich bin echt, da kann man mal sehen, deswegen mal kein Radio mehr. Wieso? Weil irgendwie so, man muss mal sagen, ja, Armageddon Time, The Clash im Original von aus dem Jahre. Echt? Ich drehe das immer gleich um und sage, wer so eine Datenwesen ist, sowieso ein Idiot oder ist noch viel zu jung. Der kann praktisch ja nicht mitreden. Natürlich. Ja. So, der Zusammenschnitt von David und danach kommt Armageddon Time von Mann, wann war das? Liegt mir auf der Zunge. Kutner, Band des Horsfunkels. Die Geschichte einer Band. Erster Teil. Hallo, mein Name ist David. Ich komme aus dem großartigen Berlin und bin ein alter Kumpel von Jürgen Kuttner, den ihr sicher alle kennt. Das ist ein wirklich großartiger Typ und wir hatten schon eine Menge Spaß miteinander. Neulich zum Beispiel, da gingen wir durch eine großartige Fußgängerzone mitten in Berlin. Das war wirklich cool. Mann! Eine verdammt harte Kälte, sag ich dir. Du, Mann, echt. Aber so ist der Winter heutzutage nun mal. Echt? Verdammt hart, sag ich dir. Das war aber zu unserer Zeit nicht so, oder? Da gab's ja auch noch keine anthropogenen Klimaeffekte, oder wie das heißt. Das ist eine Frechheit. Mal gut, dass ich ein funkelnagelneues Harry Hansen Hardcore-Tex Down Winter Jacket mein eigen nennen kann. Oh Mann, das ist ja echt beneidenswert, du. Findest du echt? Was stehe ich hier mit so einem alten Labri im Pulli, den ich mir vor 8 Jahren mal im Ausverkauf gekauft habe? Fleckig und mottenlöchrig, glaube ich. Hier! Hey, Mann, was soll's? Wir gehen dir einfach ein großartiges Winterjacket kaufen, Mann. Das ist cool. Ja, aber hey, na klar, Mann. Das wäre voll lässige Aktion. Da drüben ist Wertheim, da gehen wir jetzt mal gucken. Großartig. Aha. Wie findest du die von Mikey hier? Cool, oder? Hey, Mann, cooler Preis auch. 350 Euro. Boah. Findest du das zu viel? Also ich habe wirklich den Ehrgeiz, irgendwie für Klamotten praktisch eher kein Geld auszugeben. Ach, Klamotten klauen meinst du? Nein. Sondern? Ich bin glücklich, wenn Schuhe und Einstellung in Betracht kosten. Aber hey, du musst dich doch auch dann wohlfühlen. Ach, ich denke mir, das geht dann nicht darum, dass ich mich dann wohlfühle. Hauptsache, ich krieg keine kalten Füße. Da drüben ist Humana, gehen wir mal dahin. Gut. In diesem Land, kein Dosenpfand, in diesem unseren Land. Hey, eine Protestkundgebung, würde ich sagen. Kindermensch! Muss denn sowas sein? Oh Mann, eine 5-Leute-Demo habe ich auch länger nicht gesehen. Was geht da bei so einer Protestform in den Menschen vor? Ist echt strange. Ich finde ja irgendwie, also jetzt Protest ist sowieso überflüssig. Die sollen mal alle schön zu Hause bleiben. Ja. Und wenn, dann sollen sie sich was Gutes einfallen lassen. Was irgendwas Interessantes. Was Großartiges. Anketten zum Beispiel finde ich gut. Bei dem Wetter. Anketten ist dann cool. Dann mal sich schön anketten.

lot of people wanna get known. I stop with the night. A lot of people sitting down by the light. A lot of people wanna get known. I stop with the night. A lot of people wanna get known. Just this tonight. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, hier heute als Gast zu Besuch der gute alte Johnny Häusler. Ja, schön, dass Sie am Empfänger sind. Früher auf, wie geil das mit dem Punk war. Sag mal, du bist aber so ein bisschen die... Ach, sonst moderierst du nackt? Kick mal, nein! Zeig mal. Ha! Dachte ich! Das! Chegade bla! Chegade bla! Und was heißt das? Halt die Klappe! Selbstkritisch! Sag mal, aber trotzdem, aber lass uns nochmal darauf zurückkommen. Weil deine Trailer haben sich wirklich seit Jahrzehnten nicht geändert. Und es ist, irgendwann ist es scheiße und peinlich, wenn man so denkt, Mann, jetzt mach doch mal irgendwie, ja, jetzt kennen wir es alle und so. Aber irgendwann wird es natürlich wieder extrem cool. Mit dem Trailer, egal ob cool oder nicht, da bin ich dann manchmal so eine treue, aber ist mir jetzt gerade auch wieder aufgefallen, so eine treue Figur. Der Trailer, der ist gut. Das ist eine lange Geschichte. Das ist gut. Erstmal. Würde ich so jetzt, also ich meine, doch, was doch, mich immer stört, ist diese Captain Kirk. Also bin ich ja nur, weiß Gott, irgendwie überhaupt gar das nicht. Das ist aber ist ewig her, ne? Das ist echt ja. ewig her. Nee, aber die Geschichte dazu ist einfach so gut. Deswegen ja los, ich habe ja angefangen mit dem Sprechfunk noch bei Rock Radio B. Mhm. Als ihr noch euren westzonalen Radio for You Funk da gemacht habt. Jetzt, ja, so. Und dann haben die, und dann hat, das hat keiner ernst genommen. Dann haben die angefangen, so Trailer für alle Sendungen zu machen. Mhm. Nur für meine Sendung hat keiner einen Trailer gemacht. Wassermann schon damals alle Trailer gemacht und ihr habt ja irgendwie so Check-in und Rock Radio B. Boah, macht er heute so eigentlich noch die Trailer? Macht er heute immer noch? Super. Ja? Schön hat groß. Er alle Trailer gemacht? Für meine Sendung hat keiner einen Trailer gemacht. Oh. Und wer hat sie dann gemacht? Du. Nee, Sascha. Der war damals Techniker bei Rockradio. Ja, ich weiß, Sascha, na klar. So ein Punker. Der so, immer noch. Der so ein immer bisschen noch Lederjacke schlagsig. Und so. Ja. So. Und der hat dann so richtig so mitleidig, ach, Kuttner, dann mache ich dir einen Trailer. Und den, also von daher verbindet mich so viel damit, weil das irgendwie auch so ein, okay. so ein Heilsarmee-Geschenk an mich war. Weil völlig okay. Ich bin ja so ein Neophil. Also ich mag ja neue Sachen immer und so. Und das ist, aber komischerweise nur bei Produkten. Ach so. Bei anderen Dingen irgendwie mag ich es ja irgendwie, also bei nicht materiellen Dingen. Ja, und das unterscheide ich auch. Da gibt es auch so Sachen, wo ich immer alles Neue mag und dann gibt es aber auch so Sachen, wo ich irgendwie darauf beharre, dass es irgendwie alt ist gut. Ey, Mann, der läuft seit 10 Jahren. Alt ist gut, ist halt so. Nein, aber die Geschichte hat so. Also läuft irgendwie seit 10 Jahren und von da weg irgendwie ein. Das ist ja auch das Schlimme an zum Beispiel Elektronik und so. Das hat ja gar keine Chance, alt zu werden. Und das ist schon schade, weil nach wie vor ist es so, dass ich habe überhaupt kein Problem damit, einen alten Computer, also wenn es nicht gerade ein Macintosh ist, aber einen alten PC wegschmeißen, überhaupt kein Problem. Jetzt mal die Umwelt außen vor. aber zum Beispiel so einen alten Notizblock, da kann nur Schwachsinn drinstehen, aber den wegschmeißen ist echt eine andere Geschichte. Von daher, eine CD wegschmeißen ist einfacher als ein Album wegschmeißen. Der Trailer war schon immer so. Die alten Herren, die völlig okay. Völlig okay, dass du immer noch diese blöden Amateur-Trailer spielst. Weil wir uns jetzt quasi im Off-Air darüber unterhalten haben. Was ich ja auch so einen interessanten Punkt finde bei Sachen, die einem wirklich wichtig sind, ist gewissermaßen diese Übereinstimmung oder vielleicht auch nicht Übereinstimmung zwischen dem, was die Leute machen und zwischen dem, was die Leute sind. Das ist ja jetzt, also jetzt für dich, glaube ich, hier bei Clash und Strummer und so, schon auch ganz wichtig oder hat eine Bedeutung, dass es so übereinstimmt, dass sie nicht nur okay Sachen gemacht haben, sondern selber auch okay waren. Die Diskussion, wir haben die zum Beispiel neulich in der Firma auch geführt, da geht's um Rock'n'Roll, ne? Und dann gibt's dann halt irgendwie so Leute, die, weiß nicht, sind mit Hardrock und Heavy Metal aufgewachsen und so und sind Gitarristen und lieben halt bestimmte Gitarrengötter und so. Und die verstehen und das meine ich nicht wertend, sondern die verstehen den Zusammenhang zwischen wie jemand ist und was er macht, dass mir der wichtig ist, mir und dem einen oder anderen auch, den verstehen die nicht, weil die sagen, ey, der macht geile Musik und da bin ich drauf abgefahren oder fahre ich drauf ab und ob der privat irgendwie weiß ich was macht, ist mir total egal. Und sie haben natürlich auch recht, sie haben total recht, das zählt ja eigentlich das Resultat der Arbeit, die derjenige macht. Ich mag das, mir einzubilden, und deswegen schätze ich Leute wie Costello, Billy Bragg, von mir aus auch noch die Manic Street Preachers, sicher eine ganz andere Generation und sicher eine andere Wertigkeit und so. Aber ich schätze das einfach. Ich mag das, wenn Leute sich zumindest für eine Zeit lang einbilden, dass das, was sie tun, so wichtig ist, dass sie es auch sind. Ja. Und bei Strummer habe ich höre, also jetzt redet man also locker drüber, aber es trifft mich tatsächlich echt immer noch. Ich finde es extrem schade, dass ich diesen Mann nicht erleben durfte, wie er alt wird und was er dann macht, weil ich finde, dass der extrem nett und unpeinlich älter geworden ist. Und das finde ich wirklich klasse. Also auf einer nach wie vor Musik machen zu können, er hat seinen Plattenvertrag ausgesessen. Der hat 8 Jahre gewartet, bis sein Sony-Vertrag ausgelaufen ist. Er hat gesagt, von mir kriegt er keine Platte. Ich warte jetzt einfach 8 Jahre. Hat hinterlässt zwei Töchter und eine Stieftochter. Hat auf dem Land gelebt, also südlich von London irgendwie. Wollte mit der Stadt nicht mehr viel zu tun haben und so. Aber so alles so, weißt du musst dich nicht... hatte nie den Zwang, sich zu rechtfertigen oder zu sagen, naja, früher, da war ich noch Punkrocker, aber heute oder so. Darum geht's nicht. Also deswegen kann das, so wie ich jetzt hier sitzen kann und sagen würde, ach, da fällt mir eine lustige Geschichte ein oder so, wie ich wirklich gerne darüber rede, geht's aber nie darum zu sagen, dass es früher besser war. Im Gegenteil, es war einfach anders und man hat eine Zeit durchlebt und heute durchlebt man andere Zeiten, über die ich genauso froh bin wie über diese Zeiten. Also die ganze, auch die eigene Band und so, da hat man so viel nette Anekdoten und Geschichten. Also es einfach macht wirklich Spaß und bin extrem dankbar für diese Zeit und finde es schade, wenn man nicht so eine komische, wilde und Durcheinanderzeit erlebt als Jugendlicher. Aber ich will auf den Punkt zurückkommen. Wäre sowas für dich vorstellbar oder gibt's sowas, wo du, sagen wir mal, dit, was jemand macht, wirklich schätzt und liebst und großartig findest und von dem Typen selber aber eher enttäuscht bist oder ihn für den Arsch hältst? Ja, aber gib mir ein bisschen Zeit. Es gab, weil vorhin sagte Christian wieder irgendwie so, dass Joey Ramone auch so ein Vorbild gewesen wäre. Die Ramones waren, wir sind ja mit denen getourt, mit der eigenen Band und so, und das war schon echt harte Enttäuschung. Das war schon echt Rock'n'Roll-Zirkus, weil den, also Joey Ramone, der inzwischen auch, Gott habe ihn selig, wenn es ihn gibt, also nicht Joey, sondern Gott, das war schon hart, weil der Typ hat halt Kinderlähmung gehabt früher, war extrem krank und so. Den haben wirklich 5 Roadies auf die Bühne getragen. Den hat man da hingestellt, dass er seine Performance macht und danach, der Typ ist zusammengekippt und dann hieß es aber, es gibt noch eine Zugabe, dann haben die den echt wieder vom Boden aufgehoben und wieder dahingestellt. Es war extrem bitter. Also, Aber es war ja in gewisser Weise dann schon seine Entscheidung. Und wenn man so will, kann man auch sagen, naja, ist ja auch lässig, also kann ich mehr stehen. Aber kann man auch sagen. Ich war mit Leuten immer vorsichtig, wenn die einen enttäuschen, weil es ist natürlich auch super unfair, jemand, du beobachtest die Kunst oder das Produkt jemandes über 10 Jahre und dann triffst du ihn und der hat an dem Abend aber gerade eine Magenverstimmung und ist ganz scheiße drauf, weil seine Freundin ihn angerufen hat und schlechte Laune hat. So. Dann triffst du den und sagst, hey, Jürgen Kuttner, schön, dass ich dich treffe. Ich meine, kennst du auch. Du hast bestimmt auch Abende, wo jemand auf dich zukommt, der vielleicht super froh ist, dass er dich mal kennenlernt, und hast aber überhaupt keinen Bock, mit dem zu reden und sagst, ey, sei mir nicht böse, aber hau ab. Ich bin besoffen und ich habe keine Lust und ich habe gerade Stress. So, deswegen muss man so mit so Personen natürlich immer sehr vorsichtig sein. Aber doch, ich glaube schon. Lass mich mal ein bisschen überlegen. Fällt mir bestimmt ein. Dude, wir haben ja jetzt im Grunde, wir kommen ja praktisch gar nicht zum Telefonieren. Ich würde sagen, spielen wir noch eine Musik, dann ist ja schon wieder ein Fritz-Dings-Info und du hast schön Zeit zu überlegen. Wir quatschen ja auch so viel, ne? Ja, aber müssen wir ja. Lass uns mal diese Spanier spielen, weil es gibt, da ist ja das Internet dann teilweise doch ein extremer Fundort. Es gibt, ich habe irgendwann so einen Server entdeckt von einem absoluten Clash-Irren, der nicht nur Videos auf diesem Server hat von Live-Konzerten, die ich noch nie gesehen habe, und das heißt schon einiges. Und zwar streckenweise wirklich professionell gefilmt mit 3 Kameras irgendwie so, also aber was man noch nie auf Video gesehen hat. Und dann noch richtig lang, oder wie? Richtig lang, also du lädst richtig jeden Song runter. Ich habe, glaube ich, 3 Tage gebraucht mit DSL, um den ganzen Kram runterzuladen. Aber dann auch Big Audio Dynamite und Mescaleros und bla und so. Und unter anderem hatte der ein Tribute Kassette, das ist extrem schlechte Qualität, was wir gleich hören werden, von spanischen Punkbands, die, und ich kann das nur so halbwegs entziffern, zwischen, weiß ich nicht, irgendwann Anfang der 80er schon oder so, Clash-Cover-Version aufgenommen haben. Aber das Nette ist, dass sie nicht nur einfach die Songs nachgespielt haben mit einer geradezu liebenswerten Präzision. Also sie spielen jeden kleinen Gitarrenschnitzer hinten noch mit. Das, also insofern nicht eigentlich Cover, sondern richtig kopiert musikalisch. So wie Revival-Band. Genau, wie so eine Revival-Band, aber sie haben die Texte Wort für Wort ins Spanische übersetzt. Was dann so nett ist, dass sie dann zum Beispiel aus Guns of Brixton wird dann, warte mal, wo finde ich den Titel jetzt? Weil natürlich Brixton nicht in Spanien liegt irgendwie, wird dann Armas de Barrio. Und ach, dann haben die das nach Spanien verlegt? Ja, ja. Und jetzt haben wir irgendwie Death or Glory heißt das Original von Clash, und bei den Spaniern heißt es dann Muerte e, nee, nicht E, sondern O, als ob ich Spanisch könnte. Also Muerte e Gloria. Thank you. ist. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Inside in the days of 39. Oh, please leave the ventana open. The ritual lockers dead and gone. Bullet holes in the cemetery wall. The black car of the Johnny of the beer. Spanish bombs on the Costa Rica are dying in on the DC 10 tonight. Spanish bombs. You have to get out of Benito. You have to quit out. Oh my God, I'm gone. Quiero infinito, yo te cuero, oh my God, it's all Spanish weeks in my disco casino. The freedom fighters died up on the hill. They stand the red flag. They wore the black one after they died. It was Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes. Irish too, drenched in blood. Spanish bombs shattered the hotels. My senoritas also sniffed in the bar. Spanish bombs, yo te quiero infinito. Yo te quiero, oh my God, it's all Spanish bombs, yo te quiero infinito. Yo te quiero, oh my God, it's all. Can I hear the echoes from the days of 39? Trenches full of bullets, a ragged army fixing bayonets to fight the other line. Spanish bombs rock the province. I'm hearing music from another time. Spanish bombs cause the problem. I'm dying in on a DC 10 tonight. Spanish bombs, yo te quiero infinito. Yo te quiero, oh my God, it's on. Sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Naja, mit der toten Hose des deutschen Talkradios, wie wir eben haben gesagt. Er sitzt doch tief, ne? Und dem Kollegen Häusler. Wobei jetzt haben wir nur noch... Ja? Die Stimme ist ja schon nach wie vor sexy, ne? Wessen? Dieses, nicht deine, sondern... Ach so, ja, siehst du, deine natürlich wusste. Auch, deine natürlich auch. Ja, komm, auch. Lass ja, sein hier. Doch, ja, deine natürlich von dir sowieso auch, nicht hören. Klar. Nee, diese mit Captain Kirk Kuttner. Wobei man da ja auch schwerstens reinfallen kann, ne? Bei so Stimmen. Am Telefon, mm. Ja, erzähl mal. Nö. Du bist ja nicht nur Clash. Wir können auch über andere Dinge reden, die das Leben beeinflusst haben. Du, ja, gerne. Kann auch nicht reinfallen. Ich wäre der Letzte, mit dem du darüber nicht reden könntest. Auch Stimmen, die halten, was sie versprechen. So, Mann, was machen wir? Wir müssen jetzt noch weiterreden. Wir müssen noch ein bisschen telefonieren. Hier sind ja jede Menge in der Leitung. Und dann müssen ist wir das so ein Zwangradio hier, oder was? Ja. Das ist, für mich ist es Arbeit. Für dich ist es die reine Erholung. Und dann muss ja der halbautomatische Anruf beantworten. Den müssen wir auch noch hören. Vielleicht machen wir noch eben so ein Telefonatsgespräch, oder? Und dann ja. Und dann ich meine, im Grunde genommen, du hast drei Leute durchgestellt bisher, oder? Das ist auch schwierig mit zwei Typen, die endlose Selbstdarsteller sind und quatschen wie blöde. Dann auch prima Musik, oder? Und ich meine, ich hab 3 Jahre aufzuholen. Stimmt. muss man mal so sehen. So, hallo, wer bist denn du da? Jo, hi, hier ist Paul. Hallo Paul. Jo, ich bin Paul Bratschisch von, also mein Kollege hat vorhin schon mal gerufen. Oh nee, jetzt auf echt. Willst du dich jetzt entschuldigen für den? Das wäre okay, Anruf, den würde ich gelten lassen. Ja, wollte ich auch machen. Na, dann mach Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, aber ich wollte auch sagen, dass also meine Punk-Laufbahn, wenn ich das mal so bezeichnen kann, hat eigentlich so in der 6. Klasse oder so angefangen. Und jetzt bist du aber 8. schon, oder? Nee, 9. 8. Ja, jetzt, ja, okay, also, ja. Und... Ja, man darf doch mal nicht lachen. Das, nein. Du warst auch mal in der 8. Klasse. Ah, nee, gab's im Osten nicht, ne? Echt? ich hab die wegen Überbegabung übersprungen. Also ich war auch ein bisschen anders eben als andere, weil ich hab mein Ding gemacht und so. Und dann hat mich eigentlich so als Musikgruppe, die Ärzte haben mich eigentlich so ein bisschen geleitet. Ärzte? Sag mal so, ja. Ja. Da finde ich ja zum Beispiel den Song hier, was Punk ist sozusagen, ganz ziemlich cool. Also das Punk halt ist, ja, was man selber halt sagt, was du jetzt selber willst. Das ist, also mach, was du selber willst, sozusagen. Was willst du denn? Puh, ja, nicht immer mit der ganzen Masse mitschwimmen, sag ich mal so. Mhm. Ja, individuell wollen wir alle sein. Oder um dann wieder Monty Python, einen der wenigen Comedy-Acts, die ich mag, zu zitieren. Alle sind Individuen, nein, ich nicht. Ja, alle die anders sind, sollen mal aufstehen. Und dann steht der Saal. Das ist immer nicht. Naja, also, würde ich nicht so sagen, weil ich meine jetzt hier so mit dem Hip-Hop-Style und so weiter, was die jetzt hier alle, naja, ich meine, tragen irgendwie alle die gleichen Klamotten und irgendwie finden sie alle hier Eminem oder so gut und ich meine, naja... Ich die Musik Punker finden alle Sex Pistols gut und tragen alle die gleichen Klamotten, oder? Nein, ja, okay, aber wir Punker sind doch irgendwie noch ein bisschen verschieden und haben irgendwie ja, eine eigene Meinung irgendwie und lassen uns vielleicht nicht unbedingt mal so mit der Masse mitziehen, sag ich mal so. Ja. Jo. Ja, kann man jetzt nicht so viel, oder? Was? Wie dann? Ach so, ja, denke ich mal auch. Ja. Und das mit vorhin mit meinem Kollegen wollte ich nochmal klarstellen, also es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie, wir haben schon so unsere Fans und so, das ist schon ganz cool. Und wir haben halt vor 1,5 Jahren die Band gegründet und keiner konnte ein Instrument spielen, außer der Schlagzeuger. Und und der kann aber Gitarre eigentlich, oder? Nee, nur ein bisschen. Der Schlagzeuger ist schon wichtig. Dann. Nein, der Schlagzeuger konnte halt alles, aber den haben wir rausgeworfen, weil er sich nicht so richtig... weil er ein Instrument konnte. Nein, wir können jetzt auch alle ein Instrument und können spielen. Bloß der hat halt, der war nicht so richtig bei der Sache und so. Für den war Band ein bisschen Nebensache. Und das ist halt scheiße gewesen. Aber jetzt ist es halt so, dass, also Markus meinte vorhin so, naja, wir brauchen Leute und so. Und das stimmt, also ich meine, wir haben Auftritte und wer kommt, der kommt und wer uns gut findet, der findet uns gut, sag ich mal so. Genau so ist es, das ist Punk. Also Qualität setzt sich ja durch. Genau. Johnny von der Beratung für junge Punkbands. Eigentlich eine Marktlücke, oder? Ist eine halbe Stelle beim Senat. Punk-Consulting. Ich nochmal eine Frage. Punk-Consulting. Genau. Punk-Senator. Ja, noch eine Frage? Ja, und zwar, also ich kenne ja jetzt Johnny nicht so richtig irgendwie so, weil früher, als ich halt ein bisschen, besser gesagt, als Johnny irgendwie neu gesendet hat oder was auch immer, war ich natürlich noch ein bisschen kleiner und habe so Radio Energy gehört. Und ich auch, also ich war kleiner, ich habe nur Radio Energy gehört, aber... Nein, okay, also wollte ich halt mal fragen, wer du so bist, so, also irgendwie Liedermacher, ich irgendwie gehört oder so? Liedermacher? Also nee. Alles so, ich bin so, ich gelte ja so in allgemeinen Kreis als Punk-Liedermacher. Ah ja, so ein Talent. Macht doch wirklich wenig Sinn zu erklären, oder? Na gut, okay. Ja? Okay, ja. Vielen Dank für deinen Anruf. Ich wollte noch schnell Markus, Kat. Nee, grüßen wollen wir hier nicht. Das ist doch nicht Punk, oder? Ist aber schon auch, naja, richtig Punk ist, also kommt immer drauf an, wie man Punk definiert. Also wenn, ich schwöre, der Strummer hat übrigens auch Radio gemacht, lange. Ja? Und der hat dann nur so alten Kram gespielt, also eher so Wolfgang Döbeling. Ja, aber ich meine, der saß da nicht hinter Mikrofon und sagte, und dann wollte ich nur grüßen. Nee, natürlich nicht. Der hat da einfach nur irgendwie so Sachen gespielt, die ihn beeinflusst haben, die er irgendwie ausgekramt hat aus alten Plattenläden und so. Aber die Frage ist ja, wenn wir jetzt richtig Punk wären, und ich meine, das ist sowieso dieses Gequatsch über Punkrock, das ist sowieso albern, wir schreiben 2003. Aber dann würden wir natürlich viel gröber mit den Leuten umgehen. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch scheiße, irgendwie arrogant rüberzukommen und irgendwie zu sagen, ja, wir sind 38 oder wie alt bist du jetzt? 55? Ja, irgendwie dazwischen. Und wie zu sagen, ja, okay, der ist 15 und hat jetzt eine Punkband. Das ist doch cool, wenn du eine Punkband hast. Ja, ist auch super. Bratfisch ist, Bratfisch ist übrigens ein total beschissener Name, entschuldige. Schon eher, oder? Ja, Bratfisch ist ein scheiß Name. Gut, Jungs, ich hoffe, ihr habt das gehört. Jetzt bin ich, warte mal jetzt, naja, auf morgen heißen die Fisch. Um jetzt mal die Arroganz irgendwie, die gerade noch in Frage gestellt habe. So, dann machen wir jetzt erstmal schnell nochmal das Band vom halbautomatischen Anrufbeantworter. Hat ja alles seinen Platz und muss ja auch irgendwie alles gesendet werden und dann wird die Sendung ist ja dann schon wieder fast zu Ende. Wir können dann nochmal jetzt ganz kurz ein bisschen so rumtelefonieren. Ja, irgendwie hat sich ein Missverständnis durchgesetzt, dass es eine Punk-Sendung ist, oder? Aber darum ging es ja eigentlich gar nicht. Ja, das ist total lustig. Ich habe auch wirklich, man kommt sich ja auch blöde vor. Also ich bin inzwischen alt genug, um halt überall diesen Dingen zu stehen. Also es geht hier überhaupt nicht darum, dass man hier irgendwie, ich meine, jeder, der mich zu dem Zeitpunkt gekannt hat, mit 13, 14, der wird lachend zusammenbrechen, wenn ich heute erzähle, oh, Punkrock. Weil absolut Amateurpunk. Ich war ein kleiner Junge irgendwie. Ich war nicht alt genug, um da wirklich dabei zu sein. Ich bin ins Punkhaus am Kudamm übrigens nicht reingekommen. Weil ich war einfach zu jung. Die haben gesagt, dann geh mal schön wieder nach Hause. Wo sind deine Eltern? Ausweis sehen, oder was? Ja, ganz genau. Also und es geht auch nicht irgendwie um Nostalgie und so, sondern es geht wirklich darum, wofür wir ja leider keine Zeit mehr haben. Was gibt es Künstler, die dich wirklich einfach so geprägt haben, die tatsächlich Momente in deinem Leben auch beeinflusst haben, die zum Beispiel, also es ist nach wie vor heute so, wenn ich meine, jetzt stellt sich die Frage ja nicht, aber wenn ich eine Frau kennengelernt habe und die hat Phil Collins Platten gehabt, vergiss es. Ach echt? Ja, absolut, natürlich. Jemand, der eine Phil Collins Platte kauft, kann nicht mein Freund werden. Und das gilt, ihr wisst ja was, noch heute das noch? Das gilt, bis ich sterbe. Oh. Also, na, die Straightness, also, da hätte ich ja mal den Optimismus, dass es vielleicht so eine, dass man, oder, also, dann eben wirklich, die Nicht-Arroganz, dass man da vielleicht, das kommt eher darauf an, was die damit macht oder was das für sie bedeutet. Also, was willst du mit der Collins-Platte machen? Ja, naja, hören. Ja, nee, aber ich glaube, es kommt wirklich eher darauf an, ich bin schon ein arroganter Sack in bestimmten... Wie man so Sachen zu kennen. Ich dieser Zwiespalt in mir selber ist einer der menschenfreundlichsten, menschenfreundlichsten und tolerantesten Personen und gleichzeitig ein total arroganter Sack sein kann. Ja, aber so ja bei Frauen. Also ich meine, lass ein Kerl sein. Ein Kerl, der für Collins kauft, ich meine, da, also, das ist ja jetzt so, gut. Bei Frauen kann man es vielleicht noch durchgehen lassen. Genau. Oh, das klingt jetzt aber auch nicht gerade sehr vertrauenerweckend. Nein, für Collins Platten sind ein großes No-No. Okay, eine klare Ansage von Johnny, die ich nur zur Hälfte teilen würde. Ach, guck mal an. Ist dir also egal. Das Plattenregal von jemandem, den man kennenlernt, ist doch extrem wichtig. Es gibt ganz viele Sachen, die man entschuldigen kann. Es gibt ganz viele Sachen, die einen beeindrucken, zum Beispiel. Aber meinst du nicht, dass man vielleicht auch keine Ahnung von Musik? Ich meine, wenn's... Nein, es geht nicht um Ahnung. Ahnung von Musik ist sowieso so ein Blödsinn. Aber es geht um Geschmack und Stil. Ah. Oh, das ist echt, aber jetzt, da komme ich nicht richtig weiter. Das ist ein kritischer Punkt, finde ich. Oder schon ein interessanter Punkt. Also vielleicht kann jemand genau das, was du mit Clash veranstaltest, was aber so an Projektion hast oder daraus, vielleicht kann man das, also ich weiß nicht, aber vielleicht kann das doch jemand mit der Intensität Phil Collins hören. Ja. Und sich da irgendwie so orientieren und trotzdem irgendwie cool kann sein. Kann er ja dann. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam 731 39 32. Ja, hallihallo. Ich wünsche euch erstmal ein wunderschönes Weihnachtsfest. Und dann habe ich auch einen Wunsch an die Politiker. Mein Lied heißt auf Deutsch, und zwar: Für Waffen haben wir Milliarden im Sack. Für Waffen haben wir Milliarden im Sack. Wo ist das Geld für den alten Mann? Wo ist das Geld für die alte Frau? Wo ist das Geld für den Rentner, für die Kinder und für den Kranken? Wir wünschen uns allein von euch zu Weihnachten, zack, zack, zack, den Waffenmilliardensack. Und Englisch: For the weapons we have Milliarden in the sack. For the weapons we have Milliarden in the sack. Where is the money for the old man? Where is the money for the old woman? Where is the money for the pensioner, for the children, and for the sick? We want only from you. We want only from you to Christmas, sharp, sharp, sharp, the weapons, Milliarden Sack. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Hi Kuttner, ich wolle. 2002 ist ja fast vorbei bei mir, ne? Und 2002 kriegt bei mir auch eine 5 minus. Und zwar deswegen nicht nur wegen der Euro-Einführung, sondern weil eine Hausdurchsuchung bei mir stattgefunden hat. Und dass ein guter Freund gestorben ist und dass ich beim Clown erwischt wurde und so weiter. Und dann habe ich im April ist so ein Rundfunkbeauftragter bei mir aufgetaucht. Und der hat rumspioniert, ob ich Radio höre und auch bezahle. Guten Rutsch in die Urne und so weiter und so weiter. Ich lege jetzt auf, jetzt fällt mir nicht mehr ein. Ich bin total aufgeregt. Ich freue mich schon auf 2003. Tschüss. Aufbruch. Heute dieser unangenehme Termin. Das Losgehen so lange hinauszögern wie möglich. Der dritte Kaffee schon auf leeren Magen. Feuchte Hände. Der Blick auf die Uhr zum x-ten Mal. 5 Minuten gebe ich mir noch. Jetzt aber los. Zu spät kommen ist auch blöd. Jacke an, Schuhe an und raus. Josh Engel, ist der wohl ein Witz? Ich schaue dich an, dann weiter runter und denke so bei mir, vielleicht sollte ich doch ganz schnell flüchten, durch Fenster oder Tür. Denn ich sehe nichts, nein, wirklich nichts, wofür es sich würde lohnen. Und bitte, bitte lass es sein, dich irgendwann zu klonen. Was soll denn bloß meine Familie sagen, da ich mich doch lieber schütze? In hohem Bogen werfe ich dich raus. Mein Weihnachtsbaum ist wohl ein Witz. Heimkehr. Wieder in dem alten Haus. Sieht genau wie immer aus. Koffer abstellen, Schlüssel gesucht. In der Wohnung der altvertraute Geruch. Waren die Zimmer schon immer so hoch? Sogar die Pflanzen leben noch. Resignation macht sich breit. Das andere war nur auf Zeit. Ein Knie geht einsam durch die Welt. Es ist ein Knie, sonst nichts. Es ist kein Baum, es ist kein Zelt. Es ist ein Knie, sonst nichts. Im Krieg ward einmal ein Mann erschossen um und um. Das Knie allein blieb unverletzt, als wäre es ein Heiligtum. Seitdem geht's einsam durch die Welt. Es ist ein Knie, sonst nichts. Es ist kein Baum, es ist kein Zelt. Es ist ein Knie, sonst nichts. Was kostet die Welt, junger Tambourmajor? Schmeißt den Stab hoch, hoch empor. Doch sei nichts nicht erstaunt. Wenn er zuweilen, getrieben von Natur, verloren geht am Himmelszelt. Onkel hatte sein Poesiealbum. Ein Kampfhund lag am Meeresstrand, in seiner Schnauze eine Hand. Den Purzel sie hat abgebissen, das tut nur ihr Besitzer wissen. Der brave Wauwau sagt es nicht, da man mit vollem Mund nicht spricht. Ja, hi. Würde eher sagen, sollte man ein bisschen was von Franz van Dannen spielen und nicht den ganzen Kram, den er jetzt macht. Pop-a-la-pop. Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Marianne, ich muss ja sagen, mit diesem ganzen Marianne-Cover-Wettbewerb, da war heute natürlich Pause. Nächste Woche ist auch nochmal nächste Pause. Ich habe ja nochmal so bestimmt 10 oder 12 Marianne-Covers erreicht. Und in 2 Wochen werden die dann hier vorgestellt. Und dann stellen wir vielleicht hier den neuen Song auf die Seite. Und dann jetzt, dann könnt ihr da quasi weiter covern. So. Ich überlege gerade so was, was ein schöner Abschlusssong wäre. Weil was man dabei vergisst, ist ja, dass es extrem schade ist, dass dieser Mann tot ist. Hast du bei Strummer echt die Hoffnung gehabt, dass da noch richtig, gewissermaßen noch was kommt? Oder werdet so ein... Nichts nochmal Weltbewegendes. Im Gegenteil, das Tolle, was ich so grandios fand, ist, ich habe wirklich richtig Spaß gehabt. Also die Mescaleros sind eine richtig klasse Band mit jungen Leuten und da hatte zwischendurch irgendwie immer so meine Clash-Nummer gespielt. Aber so unpeinlich. Also ich meine, ich habe die Pistols live gesehen auf der Reunion-Tour und ich fahre durch Kreuzberg und sehe irgendwie die UK Subs spielen, 999 spielen. Mann, die sind fast 60. Ist nicht schlimm, sind die Stones auch und so. Aber ich finde, weiß ich nicht, brauche ich wirklich nicht. Toll Dolls, den ganzen Kram, ich brauche es nicht. Und ich war extrem froh, dass es halt Clash, dass es einen Anfang gab Reunion und ein Ende. Reunion-Geschichte ist auch immer noch was anderes, oder? Ich meine, die Stones, die haben einfach wenigstens straight durchgemacht, ja, wie die Pudis. Draufgeschissen, super. Wie sollen sie machen. Aber ich war extrem froh, dass es halt keine Reunion gab. Und ich habe extrem gerne dabei zugesehen, wie jemand nach wie vor Songs schreibt, tolle Texte schreibt und mit so einer netten Unpeinlichkeit einfach ab und zu mal irgendwie sagt, guck mal, das ist ein Song von früher, der ist auch schön. Und ich hätte gerne gesehen, wie der irgendwann grauhaarig, es gibt so ein, einer, ich wenn ich von diesem Server erzählt habe, da gibt es ein Video, wo Strummer mit Mescaleros bei David Letterman spielt und ein Mescaleros-Stück spielt und eine ganz wunderbare Performance hinlegt, die auch nicht so nach dem Motto, hey, ich war mal Punkrocker, sondern wo einfach, ich mache hier Musik. Und die nehme ich extrem ernst, ohne mich noch so ernst nehmen zu müssen und so. Das ist echt extrem sympathisch einfach. Und weil das jetzt im Grunde so jetzt wirklich ein interessantes Rockmusikphänomen war, wo jetzt wirklich die Heroes wirklich alt werden. Wo man sagt, so im Blues oder im Jazz, da haben die ja bis 80 irgendwie durchgemacht. War irgendwie überhaupt keine Frage. Also bei John Lydon zum Beispiel brauche ich es nicht unbedingt, ja. Weil Zyniker und den ich auch auf eine Art sehr schätze, aber bei Strummer hätte ich es einfach echt extrem gerne gesehen. Ich hätte wirklich gerne gewusst, was macht der Mann, wenn er 75 ist. Und ich finde es nach wie vor richtig, richtig schade. Auf der anderen Seite, also nicht um jetzt zu sagen, dass der Tod einer Person irgendwie auch was Gutes haben kann, aber mein Gott, wir kommen und gehen alle. Insofern ist das auch okay. Aber damit ist die Clash Reunion für immer vom Tisch. So bitter, wie es klingt. Und jetzt jammt er mit Kurt Cobain, Jory Ramone, Hendrix und das ist das Ganze von Douglas Adams. Aber so denn. Das hören wir heute nicht Schubert als letzten Song, nee. Sondern dann hören wir Clash. Rudy Can't Fail wäre natürlich irgendwie vom Titel her ein schönes Stück irgendwie, dass die rauen Jungs können es einfach nicht falsch machen, verstehst du? Aber Bank Robber ist glaube ich schön. Daddy Was a Bank Robber. Die hast du glaube ich da. Nee, ich habe hier keine. Die Ach, zwei, doch, hier, doch ja, die zwei. Genau. Allerletztes Stück. Kannst du die Nummer ansagen? Ja, warte mal. 2, 4, 6, 8, ja, wir wollen nicht 10, 12, 14, 16, 18, 20, glaube ich. Guck mal. Schau mal kurz an. Oder warte mal. Ah, egal. Ja, ja. Ja, mach das mal. Ja? Ja, gut, sehr hübsch. Dann machen wir das. Mann, da sind nicht so viele Leute hier zu Wort gekommen, aber... Muss ich mich jetzt auch ein bisschen für entschuldigen, weil ich so viel gelabert habe. War super, super nett, mal wieder bei dir zu sein, nach den ganzen Jahren, auch wenn ich es fast nicht gefunden hätte. Bauen die für einen Radiosender die Autobahn um, hätte ich auch nicht gedacht. Kick an, oder? Ach, Johnny. War auch nett, mal wieder mit dem einen oder anderen Hörer zu plaudern. War schick, dass du hier warst, dass wir uns an Clash erinnert haben. Welche Platte würdest du denn jemandem empfehlen, der noch nicht von Clash gehört hat und der so einen Einstieg sucht? Das Tolle an der Band ist, finde ich, also ich glaube nicht, dass man versuchen sollte, die posthum, also natürlich kann man die posthum entdecken. London Calling ist, glaube ich, eine richtig tolle Platte, eine richtig schöne Platte. Ansonsten, es ist extrem schwierig. Ich finde, dass man die Großartigkeit von Bands oder Künstlern, und da sind Clash nicht die einzigen, da gehören ganz viele andere Bands und Künstler auch dazu, aber ich finde, Clash sind eine Band, die man nicht covern kann. Also die kann man nicht covern. Da gibt's ganz viele andere noch, bei denen das auch nicht funktioniert. Das ist so eine Art Qualitätsmerkmal, weil viel mehr zu so einer Band gehört als nur irgendwie der Song oder die Stimme oder so. Es geht echt um diese Chemie zwischen diesen Personen. Und das ist, glaube ich, wenn man davon mal so ein Stück mitgekriegt hat durch ein Live-Konzert oder so, dann das erkennt man auch, das erkennt jeder, der Musik liebt, erkennt eine Band, die gut ist oder eine Band, die einzigartig ist. Und es war, also ich glaube, da kann man sich selbst mit Nicht-Clash-Fans nicht lange drüber streiten, dass die einzigartig waren. Einstieg, ach Quatsch, weiß ich nicht. Das ist echt. Naja, bleiben wir bei London Calling. Ja, ja. Oder? Haben wir kein einziges Stück von gespielt heute, egal. Johnny! Schick, dass du hier warst. Schick, dass du auch da warst. Oder? Ansonsten wäre ich komplett aufgeschmissen gewesen bei der ganzen modernen Technik hier. Nächstes Mal, wenn du wieder Lust hast, sagst du Bescheid. Kannst du mal drehen? Kannst du mal drehen? Ja, logisch. Ah, so. Wir entschuldigen uns bei denen, die hier nicht... Jetzt mal ganz kurz im Ernst, wofür kann man in einem Studio das ganze Pult drehen? Er fragt mich nicht. Wahrscheinlich, um irgendwie andere Sender zu beeindrucken. Wenn die mal so Führung machen, wir haben ein Pult, was sie drehen kann. Nee, wenn man wenigstens sagen könnte, das ganze Ding ist verglast in alle Richtungen und man kann sich dann zur Sonne drehen, aber es geht ja nur in in anderthalb Fenster raus. Ja, und so hast du hier nur irgendwie die Wahl da draußen aufs Dingschenhäuschen oder kann man die auf Gerald Heinrich. Nee. Dann zu Gerald. Dann kicken wir uns ein bisschen Gerald an, wa? Geschwindigkeit kann man nicht und verabschieden uns. Ist denn hier die Wachablösung schon da, Gerald? Ist dann überhaupt schon jemand da? Ja, ja. Oder ja. Da hinten sitzt einer und winkt da verzweifelt. Macht euch keine Vorstellung, was es heißt, heutzutage gerade zu machen. Da draußen sitzt ein Team von 18 Leuten. Ja. Ach, das sind alle, die wollen alle von mir nach Hause gefahren werden. Langenfeld, David, alles so. Du bist ja Gott sei Dank selber gekommen. Ich habe auch keinen Platz. Und Gerald Kötter-Heinrich muss noch weiter arbeiten. Johnny, vielen Dank nochmal. Jürgen. Tschüss, ich hoffe, tschüss. War anhörbar die Sendung und wie gesagt nochmal eine Entschuldigung bei all denen, die jetzt nicht zu Wort gekommen sind. Nächste Woche telefonieren wir wieder. Ach so, übrigens schön miteinander rum. Was man auch noch sagen kann, dieser Server, von dem ich geredet habe, für die vernetzt sind, johnny@devcom.de ist meine E-Mail-Adresse, könnt ihr gerne schreiben, seid nicht sauer, wenn ich da nicht sofort drauf antworte. Mit Doppel-N, Johnny mit Doppel-N. Mit Doppel-N, ja, ich glaube, mit einem N kommt bestimmt auch an. Also. Aber also da kann man dann durchaus auch diese Adresse mal durchgeben, wobei ich halt hoffe, dass dieser Server noch steht und dass man es noch, ist wirklich so für Fans, die viel Zeit haben. Aber er hat ein paar hübsche Sachen, der junge Mann. So, und was wollte ich noch sagen? Ach doch, noch was. Ich will nächste Woche nämlich eine Sendung machen, weil es gibt ja immer so Wunschmusiksendungen, wo Leute anrufen und sich eine Musik wünschen. Mhm. Und ich will nächste Woche aber eine Sendung machen, wo die Musiken da sind und jemand braucht, der sie sich wünscht. Ich hab 20 Songs. Ja. Sage, die und die Songs sind da. Und ach so, okay. Und also jetzt zum Beispiel, wer wünscht sich von Hendrix Castles Made of Sand? Und dann muss der anrufen und muss irgendwie. Und warum? Muss ich den Song wünschen und kann man dann jemanden grüßen damit und so, und irgendwie eine Geschichte erzählen. Und dann wird der Song gespielt. Und wenn kein vernünftiger Wünscher ist, wenn nur so Deppen sind, dann wird der Song eben nicht gespielt. Aber die Musik steht gewissermaßen im Mittelpunkt. Sag mir einen Clash-Song, den ich da mit ins Musikprogramm aufnehmen kann. Dann kann man sich jetzt schon überlegen, wer jetzt zugehört hat, wer sich den wünschen will. Ich glaube, da müssen wir was Flaches nehmen, oder? Nehmen wir Should I Stay, Should I Go? Ja? Ja. Should I stay, should I go? Ja, was richtig flach ist, irgendwie, dann, da kann man sich dann auch was wünschen, so, ich weiß nicht mit meiner Freundin irgendwie, ob das jetzt noch so, und da wollte ich jetzt mal mir so Clash wünschen mit Should I stay or should I go? Genau. Weil ich weiß nicht, ob ich da das jetzt also soll, nächste Woche, nicht, oder ein Sprechfunk-Spezial, Lieder, so. Die Leute suchen, die sie sich wünschen. Und damit jetzt tschüss, und wir haben jetzt mörderisch überzogen, und ich muss mich entschuldigen, bei der Wachablösung? Oh, die kickt schon total böse, die Wachablösung. Tschüss, tschüss, tschüss, tschüss. Wir hören uns tschüss. In 14 Tagen, nächste Woche wieder. Und wir hören uns auch irgendwie demnächst, irgendwann auch wieder, oder? Na, wir machen das jetzt, was man immer macht, wenn man alte Freunde nach Jahren wieder trifft. Wir bleiben jetzt echt mal in Kontakt irgendwo. Oder? Bis die Tage. Wir rufen uns an, wa? Ja, ich schicke eine Mail. Fritz. Night Flight.